In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt. Nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Fass an. Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Wenn du siehst, ne? Ja. Also ich fall gleich mal mit der Tür ins Haus. Mhm. Die letzten zwei Tage, und jetzt, ich muss es jetzt mal ein bisschen verdeutlichen hier. Ich habe mir eine ganze DIN A4-Seite voller Notizen gemacht für eine Hassrede, die ich mir vorbereitet habe, ohne Scheiß. Weil dein Posting, Pocho, von diesen Heuchlern, die du gepostet hast, wo ich mir dachte, ja, dieser, nee, komm, ich sag mal jetzt ganz kurz, ihr beiden haltet jetzt mal kurz die Fresse und ich sage jetzt kurz, was mein Plan war. Ich wollte jetzt eine Brandrede halten, 10 Minuten oder so, und wollte dann einfach, ich wollte der Menschheit meinen Dieter der Woche geben oder Pochos Katze. Aber dann habe ich gemerkt, nee, ich kann der Frau, die Pocho am nächsten steht, nicht den Dieter der Woche geben, weil das würde sie diskreditieren. Deswegen habe ich gedacht, ach, die Menschheit ist das nächstgrößere. So, aber dann ist mein Schwiegervater vor einer Stunde umgekippt. Da habe ich mir gedacht, so ein Arschloch kannst du heute nicht sein. Aber ich merke, so langsam groove ich mich wieder ins Arschloch rein. Von daher können wir anfangen. Ja, herzlich willkommen bei Dieter, der Fußball-Podcast. Mein Name ist Ricky, ich sende aus Stuttgart. Mit mir hier am Apparillo in der Leitung. Aus Grevenbroich, einer der berühmtesten Menschen aus dieser wundervollen Stadt. Ja, der Pocho. Hallo, Pocho. Hallo, Ricky. Hallo. Wahnsinn. Und direkt in die Hauptstadt Niedersachsens. Naja, nicht ganz, aber sei es drum. Ich weiß auch gar nicht, Pocho, nee, jetzt müssen wir es doch mal machen. Ich weiß auch gar nicht, was ihr von mir wollt, ganz im Ernst. Hä? Was wollt ihr denn? Da postet der aus irgendeiner Hurensohn-Zeitung so ein Bild, wo Hoeneß, Rummenigge, Bobic und noch Hitler. Zwei Hurensöhne drauf waren. Weißt du, die Heuchler der Liga. Weißt du, ganz im Ernst, Potsche, denke ich mir, du bist der Heuchler der Liga. Ganz im Ernst. Also Moment mal, bei der Heuchler... Jetzt haltet mal bitte eure Fresse! Jetzt ist das linke Kopfhörer bei mir wieder ausgefallen. So, ey, ganz im Ernst, was wollt ihr? Kehrt doch mal vor eurem eigenen Arschloch, wenn er scheißen geht. Ganz im Ernst, VfB Stuttgart, was wollt ihr? Spielt gegen Hannover 96 1-1, dieser geisteskranke Korkut, versucht noch halb eloquent nach dem Spiel irgendwelche positiven Aufbaugespräche zu führen mit so einem Spasti da von Sky. Pocho, du, mit deinen Gladbachern, ganz im Ernst, weißt du, Platz 8 oder was, Niemalsland, dieser eh schon völlig gehirnamputierten Liga, gehst du mir auf den Sack. Ganz im Ernst, was habt ihr denn von Bayern, hä? Spielt doch mal richtig Fußball, dann könnt ihr mir auch auf den Sack gehen. 5-1 haben wir die weggefickt nach 0-1 und ich hab mir gedacht, oh, das könnte ja mal ein richtig, richtig spannendes Spiel werden. Und was war am Ende? Nichts! Nichts war am Ende! Nicht mal dieser fette Typ an der Seitenlinie von Gladbach hat mal zu irgendeinem Hurensohn oder so gesagt. Da war ja gar nichts bei euch. Ganz im Ernst, wir sind die Heuchler, hä? Seid doch froh, wenn wir hier den Niko Kovac nehmen. Ist ja anscheinend so eine scheiß Lösung. Seid doch froh. Jetzt, da kommt der Pocho. Hey, ihr hattet die großen Trainer. Guardiola. Carlo Ancelotti. Jupp Heynckes. Und dann Niko Kovac. Seid doch froh, wenn wir jetzt so einen Blinden anscheinend haben. Seid doch froh, dann wird die Liga wieder spannend. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Es muss ja alles wirklich sehr, sehr spannend sein in dieser Liga, wenn ihr nur über den FC Bayern redet. Diese Scheiße da in Mainz. Redet doch da mal drüber. Ich komme mir vor wie Uli Hoeneß. Ich komme mir vor wie Uli Hoeneß, nur ein Schlank und mit Muskeln bei der Jahreshauptversammlung gerade. Ihr guckt jetzt. Also ich glaube, das Problem... Jetzt halt doch mal die Fresse. Ach so, ich dachte, du hättest deinen Punkt klar gemacht, aber da fehlt wahrscheinlich was. Ihr sitzt da jetzt in euren scheiß Pumper. Klamotten, weil der eine dann noch ins Fitnessstudio geht, der andere gibt seiner Katze noch ein bisschen Trockenfutter und dann guckt er mich jetzt an, weil er nämlich auch endlich mal zu hören bekommt, wie die Scheiße aussieht. Ihr müsst euren eigenen Scheiß zusammenkriegen, lasst mal den Scheiß FC Bayern in Frieden. Wir ficken Scheiße nochmal, die Europa-Liga oder wie die heißt. Ja, erzähl doch weiter. Kennt man auf der ganzen Welt. So, ich in Gladbach haben Fußballmannschaft, kennt man auf der ganzen Welt. Da fallen mir wenig ein, Pocho. So. Und nächste Woche, oder wann das ist, gegen Real Madrid. Wer muss wieder die Bundesliga vertreten? Wer muss wieder seinem Mann stehen? Bayern München. So. Und langsam kann ich es nicht mehr hören, dass ihr die ganze Zeit jedes kleine Arschloch-Detail raussucht. Jedes kleine Arschloch-Detail sucht ihr raus. Und mal wieder Scheiße über den FC Bayern zu reden. Das kann doch keiner mehr hören. Redet doch mal über eure Vereine. Pocho, komm. Was war denn so gut bei 5:1, hä? Dass ihr nicht 8:1 verloren habt? Das war das einzig Positive an diesem Spiel, Pocho. Ich dachte immer, dass die unsympathischsten Bayern-Mitglieder eigentlich die sind, die jedes Wochenende dann an der Linie da unten stehen. Aber tatsächlich sind die Fans noch schlimmer. Also, man muss es einfach mal so sagen. Chris, was bringt dich denn so in Rage? Ich hab's noch gar nicht verstanden. Aha. Siehste, da mit einer Antithese sofort Schachmatt gesetzt. Na, das kann ich ja gut. Da kann sich der Herr Reschke aber schon mal frisch machen am Donnerstag. Donnerstag, na, kommst du mit deiner Scheißaffenveranstaltung da von so einem Idiotenverein, ganz im Ernst. Ist mir egal, ob hier, wir haben so richtig geil, Leute haben bei Dieter mitgemacht. Ach, Pocho, weißt du was? Damit du mal ein Erfolgserlebnis hast, kriegst du mal Dieter eine Woche Pick diese Woche. Komm, ganz im Ernst. Das ist doch nicht normal. Also, fangen wir doch jetzt mal an. Der Pocho schon wieder mit also an. Das heißt, es kommt da wieder so ein imperativer Satz, wo ich mir denke, ja, hat er recht. Die Aussage zum Schluss war jetzt schön. Nee, also um dem persönlichen Abtrieb zu geben, darüber, wo du dich gerade aufregst, das war nicht ansatzweise irgendwo in irgendeiner Weise die Stoßrichtung der Diskussion. Die Stoßrichtung der Diskussion, die wir oder die ich angestoßen habe und damit auch die Trainer, die ich da genannt habe, in dieser unglaublich tollen Art und Weise, wie du mich da nachgespielt hast. Also genau so rede ich auch in Textnachrichten. Man hört ja immer, dass ich eine sehr engelsgleiche, sehr ruhige, hohe Stimme habe. Und da muss ich sagen, das war nicht die Stoßrichtung, dass es mir da egal ist, ob Gladbach sich dann nach dem 2:1 spätestens ergeben hat. Das hat jeder gesehen, das ist in Ordnung so, das ist bestimmt nicht gut zu reden. Die Stoßrichtung der Diskussion ist, was da so drumherum passiert und wie die Leute für dumm verkauft werden von diesem Verein, den du deinen Lieblings- und Herzensverein nennst. Wie die Leute für dumm verkauft werden, wie die dargestellt werden wie die letzten Hurensöhne, obwohl die Hurensöhne auf der Seite sind, die nämlich dieses komischen Farben rot, blau, weiß, was auch immer, leck mich am Arsch, ist mir scheißegal haben. Was soll denn nicht mal die Farbenlehre im Kindergarten absolvieren? Da sehe ich übrigens ein bisschen anders. Also ich glaube nicht, dass du dann nur den FC Bayern die Schuld geben kannst für das PR-Desaster, was wir da miterlebt haben, weil mal wirklich die knallharten Fakten auf den Tisch, würde ich mal behaupten, dass es völlig nachvollziehbar ist, dass Niko Kovac, wenn er ein Angebot bekommt vom FC Bayern, auch zum FC Bayern geht. Also ich glaube, da ist jetzt keiner überrascht, dass er diesen Schritt geht. Ich meine, das, was alle Leute stört, ist die Art und Weise, wie es letzten Endes abgelaufen ist und wie es vor allem kommuniziert wurde. Also wir haben alle noch die großartige Aussage im Kopf, dass er Stand jetzt nächste Saison bei Eintracht Frankfurt Trainer ist. Dann hatten wir das Dementi von Bobic. Dann hatten wir diese merkwürdige Pressekonferenz von Kovac, wo er erklären möchte, dass er innerhalb weniger Sekunden letzten Endes Bayern-Trainer wurde. Er wurde also fast schon annektiert vom FC Bayern München. Also man konnte sich kaum noch wehren, so in der Art. Das ist das, was mir persönlich wahnsinnig auf den Sack geht. Und da ziehe ich übrigens Bobic mit noch in die Verantwortung, weil ich glaube auch nicht, dass Freddy Bobic so unfassbar dämlich sein kann und nichts davon mitbekommen haben will, dass Niko Kovac, einer der wohl heißesten Kandidaten auf den Trainerposten beim FC Bayern ist. Also das ganze Schmierentheater, was da abläuft, das ist das, was mich persönlich wütend macht. Und das liegt nicht nur am FC Bayern, sondern auch an Niko Kovac und auch an Freddy Bobic, dass die diesen Quatsch mitmachen. Also das stößt mir sauer auf. Und dann kann man gesondert nochmal darüber sprechen, dass der FC Bayern schon einen gewissen Spaß daran hat, aufstrebende Vereine und Talente immer mal wieder zu demontieren oder davon zu profitieren. Nur der FC Bayern ist in einer Situation, wo er so einen zweigleisigen Weg einschlagen kann, weil er hier in Deutschland relativ günstig, zum Beispiel jetzt, wenn man bei Spieler bleiben, Spieler verpflichten kann, im Vergleich zu anderen Ligen sind das hier wirklich Schnäppchen, die du machen kannst, und im besten Fall schlagen die beim FC Bayern ein und alle sagen, ja Mensch, absolut richtig, den und den verpflichtet zu haben, und im schlechtesten Fall sitzt der halt auf der Tribüne, aber selbst dann profitiert der FC Bayern, weil er spielt halt eben auch nicht beim Konkurrenten und macht eine andere Mannschaft besser. Also das unterstelle ich im FC Bayern schon, dass da immer eine gewisse Berechnung mit dabei ist, aber auch ein Stück weit nachvollziehbar, dass sie so zu Werke gehen, weil sie sich halt mit den ganz großen Europas in Transferpokern einfach nicht messen können. Also sie müssen letzten Endes fast schon so handeln, um auf europäischem Top-Niveau mithalten zu können. Also es sind, glaube ich, zwei Paar Schuhe, die man hier eigentlich aufmachen muss. Die Art und Weise, wie der FC Bayern in der Liga wildert, und das PR-Desaster, was jetzt mit der Kovac-Verpflichtung einhergeht. Ich weiß ja nicht, Chris, jetzt mal ganz ehrlich gesprochen, bist du jetzt optimistisch, was die neue Saison angeht? Ist das für dich ein Trainer, den du dir gewünscht hättest, oder von dem du jetzt, was sind deine Erwartungen an Niko Kovac? Was glaubst du, was mit dieser Mannschaft passiert? Warte, ich will noch eins noch kurz, weil das ist ja völlig aufgebracht. Ja, weil mir da so viel im Kopf rumgeht zu dem Thema. Auch im Hinblick dessen, dass man plötzlich mit Robben, Ribéry und wahrscheinlich auch Rafinha verlängert. Was sind also deine Gedanken dazu? Fangen wir mal vorne an, beim Herrn Kovac. Ich habe ja vor ein paar Wochen schon gesagt, dass ich diese Idee, Herrn Franziskus Kovac zu verpflichten, gar nicht so doof finde. Ich mag diese Kunstfigur, die er verkörpert, mag ich ziemlich gerne. Ich die Interviews, die er jetzt die letzten Tage gegeben hat, kann man sicherlich grenzwertig sehen. Absolut, muss man grenzwertig sehen. Aber ich mag dieses Bild vom aggressiven Kroaten, der ein Messer im Mund hat. Ich mag das, ich finde das gut. Ich glaube, es kann dem FC Bayern gut zu Gesicht stehen, so ein Diego Simeone, so ein Baby Diego Simeone am Seitenrand stehen zu haben. Ich finde das, glaube ich, gar nicht schlecht. Und ich kann auch langsam nicht hören, dass man da diese Vetternwirtschaft mit Brazzo irgendwie, das irgendwie stark redet, dass Brazzo da die Idee hatte. Und natürlich haben die Bayern auch Donnerstag keine Nachricht da an ihn geschickt. Und natürlich ist auch diese Geschichte, die auch Pocho geritten hat bis zum geht nicht mehr, dass Uli Hoeneß Busfahrer irgendwie der Großcousin von Robert Kovac ist oder so, irgendwie so eine Scheiße. Der Vater, das ist natürlich, von Uli Hoeneß hatte Geburtstag und hat Uli Hoeneß. Ja, und dann waren sie essen und dann hat die Frau gesagt zum Uli: Mensch, Uli, komm, weißt du, wer da noch kommt? Nee, werden. Palim, palim, Eckbens, Eckbens, Nico. Ah, ja. Oder Ritchie, hat er gesagt. Bombenwitz, ganz kurz muss ich den einschieben, sonst vergesse ich ihn. Weißt du, wie Didi Hamann. Nee, sag ich jetzt doch nicht. Wie heißt denn der Superheld der Fische? Ja, der war gut, wa? Ja, super, erzähl mal. Pocho, kennst du den schon? Nee. Erzähl mal den Witz. Ist kein Witz. Doch, jetzt schäme ich mich. So, also ja, Niko Kovac, jetzt erzähl mal weiter. Nee, dann möchte ich kurz den Witz wissen, hör nochmal. Ja, wie heißt der Superheld der Fische, Pocho? Ich hab keinen Dunst. Keyman. Komm, Chris, dann kannst du auch noch deinen Witz erzählen, ja, mit den von der Bitburger Flasche. Ja, der war gut. Ja, wie heißen die Kronkorken von Bitburger? Keine Ahnung. Bitcoins. waren Europaletten früher, 4 Europaletten, waren das früher 8 D-Mark-Paletten? Es sind 13 Sendeminuten und ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die zum ersten Mal zuhören, sich einfach jetzt umgebracht haben in den letzten 13 Minuten, und die anderen, die spulen inzwischen nach vorne einfach nur so. Kommen wir. Ja, die kriegen diese Aussage von dir jetzt aber auch nicht mit, was aber auch wieder gut ist, weil ich habe ja auch mir den ganzen Tag Gedanken darüber gemacht, dass so einen guten wie ihr, da komme ich nicht hinterher. Ich habe mir den ganzen Tag Gedanken darüber gemacht, selbst auf der Arbeit, um ehrlich zu sein, dass nach diesem ganzen Hin und Her in unserer Arbeits-WhatsApp-Gruppe und dem leicht angefachten Twitter-Battle, den nur Kollege und Farid Bang diese Woche übertroffen haben, zwischen mir und Chris, dass das richtig zur Sache geht heute. Und da habe ich mir schon. Eigentlich der Bruder von Farid Bang, Silit Bang? So, und ich hab mir wirklich Gedanken darüber gemacht. Und das Schlimme ist, was Ricky gerade sagte, ist, wenn Leute, besonders weil dieser Dieter-Podcast noch ziemlich frisch ist, und Leute vielleicht dann reinhören und uns drei zusammen zum ersten Mal hören, könnte es ja vielleicht den Ausschlag geben, dass zwischen Chris und mir da eine Antipathie besteht. Und das kann ich nur bestätigen. Und nein, auf gar keinen Fall. Es ist einfach, genau das ist ja das, was eine Diskussion ausmacht und was auch die Diskussion unter uns dreien ausmacht. Reibung. Es ist, erstmal sitzen hier zusammen drei Männer, die wirklich einfach nur Ahnung von Fußball haben. Ja, das ist richtig. Ja? Und das in einer Tiefe, die seinesgleichen sucht. Ja. Und dass da eben Reibung entsteht, besonders wenn die eine Mannschaft von der anderen Mannschaft fertig gemacht worden ist und eben auch solche Vorlagen gegeben werden, um mal in dem Fußballfachjargon zu bleiben, solche Vorlagen gegeben werden, wenn Uli Hoeneß mit Karl-Heinz Rummenigge an der Seite steht, ja, dann da essen und mein Vater hatte Geburtstag und bla, wie du es ja gerade nochmal beschrieben hast, das kann man nicht machen. Das kann man nicht machen. War einfach meine Reaktion. Und was Ricky sagt, dieses andere Pass, was man da aufmachen kann, das ist mir, und um da auf Ricky einzugehen, das ist mir fast schon zu alt, um darüber zu reden. Dass man jetzt wieder anfängt zu sagen, die machen die anderen Vereine kaputt. Das war schon immer so. Die haben halt am meisten Geld, weil sie am meisten Erfolg haben, und das war schon immer so. Was mich dann ein bisschen gestört hat, war wieder so eine Aussage von wirklich einem Wink August, meiner Meinung nach, von Salihamidzic, der dann von der Bayern-DNA spricht. Also entschuldige, wenn Niko Kovac nach 2 Jahren Bayern die Bayern-DNA hat, dann erwarte ich aber, dass, wenn Uli Hoeneß irgendwann abtritt, Jan Schlaudraff in seine Fußstapfen tritt. Ja. Hast aber sicherlich vor dem Spiel auch das Interview gesehen mit Salihamidzic, ja, und eben von Sky 90, wie heißt er noch? Patrick Wasserzieher. Wasserzieher. Der hat ihn auseinandergenommen, ne? Bitte, was? Der Wasserzieher hat ihn ziemlich auseinandergenommen, finde ich. Fand ich auch, ja. Vielleicht auch ein bisschen unfair, muss ich ganz ehrlich auch sagen. War vielleicht nicht ganz okay, aber ich glaube ja, auch. Aber da ist der FC Bayern selber schuld, wenn sie so einen Kasper da hinstellen als Vorstandssport. Richtig. Ja. Also, Chris, du kannst mir nicht sagen, dass du ein gutes Gefühl hast bei Hasan Salihamidzic, wenn der da anfängt zu labern. Ich habe mir das ja angeguckt, die Auslosung. Ey. Das ist ja fast schon peinlich, wie der da den Trainerwechsel verkündet hat. Der ist ja richtig rumgehüppelt, ne? Wie so ein aufgeregtes kleines Kind. So, aber bei diesem Gespräch zwischen Wasserzieher und Salihamidzic vor dem Spiel Gladbach gegen Bayern, hat ja Wasserzieher ihn darauf angesprochen, ob wirklich erst das erste Gespräch zwischen den beiden oder Angebot am Donnerstag kam. Und Salihamidzic meint ja wirklich, ja, es war so. Dann hätte eigentlich Wasserzieher. Ah, okay. Dann sind sie aber ein ganz schöner Amateurverein. Mhm. Ja, aber die Frage ja, aber, ist. Warte mal, Pocho. Ja. Wir unterhalten uns hier vernünftig. Und das dumme Arschloch da. Nee, ich gehe auf. Ich sag nochmal Dieter der Woche und dann sehen wir uns nächsten Dienstag. Das war Luftballon. Ja, ach, echt? So, reißt du dich jetzt zusammen, Ricky, oder wollen wir es lassen? Nee, ich reiße mich zusammen. Also, eigentlich hätte ja Wasserzieher, wenn er dann wirklich so ein harter Rhetoriker ist, hätte er ja wirklich sagen müssen, ach, Herr Salihamidzic, da sind Sie ja wirklich ein ganz schöner Amateurverein. Weil man kann ja nicht am Donnerstag da sich in Kontakt setzen offiziell und dann sagen, ja hier, wir unterschreiben jetzt hier irgendwie miteinander einen Vertrag. Das hielt ich wirklich für eine schwache Veranstaltung. Der FC Bayern muss sich ja auch überhaupt nicht dafür rechtfertigen, weil wenn Kovac diese Klausel wirklich im Vertrag stehen hat, so wie es ja kommuniziert wurde vorher schon, dann ist das ja dann ist diese Sache ja absolut in Ordnung, weil es steht drin, wenn der FC Bayern ruft, gehe ich dahin. So, also hat der FC Bayern München, dann ist es aber sehr, wie du es wirklich sagst, sehr amateurhaft, dass man das abends bei einem Abendessen zufällig nebenbei macht. Ja, bei so einem Multimillionen-Dollar Unternehmen. Ganz genau. Unternehmen, was 650 Millionen Euro Umsatz im Jahr macht, finde ich das ganz schön lax, so wie sie es auslegen. Also das finde ich wirklich ganz schön schwach. Richtig, das wäre der Aussage gewesen. Und auch in dieser aktuellen Situation, wo, also ich denke mal, der FC Bayern befindet sich schon ein Stück weit in einer Umbruchszeit. Also ich sage jetzt nicht, dass es nächste Saison... Ja, aber du hast ja gerade gefragt, wegen den Verträgen mit Rafinha, Ribéry und Robben, das ist ja wirklich Umbruch, nicht Light, das ist Umbruch Zero. Also da ist ja am allerhöchsten eine kleine Spur von Aspartam drin. Mehr ist da gar nichts. Also ich weiß von nicht. Was ist da drin? Aspartam, das ist dieses Süßungsmittel, was irgendwie hochgradig krebserregend ist, was so, in allen okay. Leitprodukten drin ist. Ah, okay. Ja. Ganz und in Kaugummis sowas. Aber ich weiß auch gar nicht, was da jetzt großartig im Sommer noch passieren soll, transfermäßig. Jetzt hat man natürlich gestern und heute vermehrt dieses Martial-Gerücht gehört. Wäre natürlich eine geile Sache, ne? Wobei, meines Wissens spielt Martial auf dem linken Flügel, ne? Ist auch ein Flügelspieler. Ja. Ich glaube, der kann auch rechts spielen. Okay, was, gut, dann wird's. Was kostet der denn so? Ja, da bist du bei 60, bist du da. Okay. Also der hat bis 2019 Vertrag. Das ist natürlich dann wieder für München wahrscheinlich besser. Ja, schlimmer wäre es, wenn der bis 2020, 2021 Vertrag hätte. Aber das Ding ist halt, du hast dann 5 Außenbahnspieler für eine 2 Positionen, dazu noch 2 schwierige Charaktere plus. Also, wo wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, Entschuldigung, Enrico, du hattest die letzten 6 Folgen deiner Redezeit und am Donnerstag auch. Aber seid ihr beiden wirklich der Meinung, sie haben mit Ribéry und Robben jetzt nochmal 1 Jahr verlängert und haben denen nicht gesagt, dass sie weniger spielen werden? Also, wenn jetzt gesponnen Martial kommt, kannst du einen anderen Namen auch einsetzen, wie du willst, Patrick Herrmann. wenn Patrick Herrmann wirklich kommen sollte, was natürlich ein Knaller wäre auf dem rechten Flügel. Und links dann, optisch wäre das ein absoluter Oberknaller, aber auch nur, weil wir uns den Raphael nicht leisten können. Aber Flacco, ne? Nicht Patrick Herrmann, Flacco. Flacco. Wenn jetzt links, also meint ihr, ich kann es mir gut vorstellen, dass man das gar nicht kommuniziert hat, dass man sagt, hier rechts spielt der Flacco, Arjen, das wird öfters passieren. Und links wird der King spielen. Die beste Begründung habe ich vom Hobbs gehört. In der Tat. Hörst du den auch noch, oder was? Vom Reingemacht-Podcast, ja. Du hörst ja alles. Ich höre alles. Und der hat gesagt, dass er in Nürnberg irgendwie auf Geschäftsreise war und da hat er mit einem Bayern-Fan gesprochen und hat ähnlich reagiert, wie ich das im ersten Moment getan habe, nämlich, hey Mensch, haben die nochmal mit den 2 alten Opis da verlängert? Und dann sagte der Bayern-Fan, ja, die wollen dieses Jahr die Champions League gewinnen und die wollen, dass da Ruhe im Puff ist. Ansonsten funktioniert das nämlich nicht. Und ich fand das gar nicht so abwegig, dass da einfach jetzt mal Ruhe ist im Haus, dass diese Störfeuer aufhören. Und für den FC Bayern ist es kein großes Problem, die ein Jahr noch weiter dabei zu haben. Sie sind ja jetzt auch keine schlechten Fußballer. Es ist ja jetzt nicht so, dass du dich verschlechterst mit diesen beiden Spielern. Was ich gehört habe, ist von meinem sehr guten Bekannten, dem Andreas, der irgendwie ziemlich, also tatsächlich ist er nicht befreundet, aber mit Arturo Vidal, den kennt er so ein bisschen. Und immer wenn es irgendwie eine Reise gibt, dann macht Vidal ihm ein Zimmer klar. Da, also, ne, egal. Und auf jeden Fall war man wohl sportlich eher pro Robben. Aber hättest du mit Ribéry nicht verlängert, wäre dir die kompletten Fans, die wären die alle 17, die wären ausgerastet. Nein, man muss ja wirklich mal sagen, wir haben ja jetzt. Ich glaube auch. Also ja, Ribéry ist der größte Gott. Ist ja, der größte Gott bei den Münchnern. Und du warst sportlich pro Robben, aber menschlich kannst du Ribéry nicht in die Wüste schicken. Es ginge nicht. Und von daher hast du wohl jetzt mit beiden aus diesem Grund verlängert. Aber ich finde diesen Ansatz auch gar nicht dumm, dass du mit beiden verlängerst, um in dieser Saison erstmal Ruhe zu kriegen. Fand ich nicht dumm. Und ich bin auch sehr gespannt, wie Herr Kovac dann wirklich zum ersten Mal mit den ganz großen Stars moderiert. Er hat jetzt Kevin Prince Boateng, der, glaube ich, auch kein einfacher Typ ist, den hat er ja wohl in den Griff bekommen. Jovic. Boateng Boateng hat auch gesagt, dass der komplette Erfolg nicht irgendwie einem speziellen Spieler zu schreiben ist, sondern Niko Kovac. 19%. Und nochmal zu Rafinha, den habe ich hier noch notiert. Du musst mit Rafinha momentan verlängern, weil der Typ zerreißt sich. Er hat ja mit einer ausgekugelten Schulter da gespielt. Was war denn das da für ein Spiel? Na, Bundesliga, gegen, oder? Nee, Quatsch. Das war gegen Dings. Sevilla, genau. Ja, okay. Genau. Ich hätte jetzt auch gedacht, das war jetzt, bei Gladbach. Und hat jetzt gegen Gladbach schon wieder gespielt und der zerreißt sich, committet sich so mit den Fans, 32 Jahre alt, ne? Musst du wahrscheinlich machen. Wenn man mal ehrlich ist, ihr beide wärt froh, wenn ihr einen Rafinha in der Mannschaft habt, weil ja, der so macht kannst immer. Aber nicht. So, der kann, macht, so kannst ja, es nicht doch, sehen. Kann ich. Ja, du hast ja ganz andere Ansprüche. Naja, Champions League, Weltpokal, ist mir schon klar. Aber man muss ganz klar sagen, dass Rafinha nie wirkliche Aussetzer hat. Der macht nichts Besonderes, aber er mal locht. Und das reicht. Die Frage ist natürlich, was müssen sie ihm zahlen, dass er bleibt? Also wenn das natürlich okay ist, so, dann klar, kannst du mit dem verlängern. Das meinte ich ja auch nicht. Ich finde es ja auch nicht per se schlecht, dass du diese zwei oder drei Spieler bei dir behalten möchtest. Erstens mal finde ich es interessant, ob Kovac da schon in irgendeiner Art und Weise mitreden konnte. Ja, also ob gute Frage, ja, gute Frage. Diese Entscheidung mit einbezogen wurde, weil es ist ja schon auch auffällig, dass die Trainerentscheidung rauskam und einen Tag später wurden im Endeffekt so unter der Hand die Verlängerungen von Robben und Ribéry bekannt gegeben und kurz danach jetzt auch das Ding mit Rafinha. Also das hängt ja auch ein Stück weit zusammen. Und was mich natürlich interessieren würde, kann jetzt keiner beantworten, aber ich bin da wirklich gespannt, wie das ist, was für eine Ansprechhaltung so ein Kovac diesen Spielern gegenüber dann hat. Also da bin ich wirklich gespannt. Also da, ich habe schon Lust irgendwie auf dieses Projekt Kovac und Bayern, aber mehr aus so einem voyeuristischen Grund. Also ich habe auch kein Problem damit, wenn das super durch die Decke geht, Kovac ein Triple holt und alle sagen danach, ja Mensch, das war ja mal ein mega geiler Move. Wie bei Korkut. Ah, bitte nicht das Thema ansprechen, das schmerzt. Nee, also es geht mir wie gesagt auch überhaupt nicht darum, ist jetzt Kovac der Richtige und so. Da jeder weiß irgendwas, aber im Endeffekt kommt's da auch auf ganz viele kleine Stellschrauben an. Ich glaube so im Prinzip ist Ancelotti qualitativ gesehen der bessere Trainer, aber es heißt nicht, dass er der Richtige ist für Bayern und es ist immer leichter danach zu sagen, wer jetzt gepasst hat und wer nicht. Ja, und man sollte ihm jetzt diese Chance geben. Sie haben sich für ihn entschieden. Es gibt mit Sicherheit bessere, die man da hinsetzen könnte, so auf den ersten Blick, aber es gibt auch weitaus schlechtere, also von daher, ja, was soll man jetzt da großartig dazu sagen? Lass ihn jetzt mal arbeiten, gucken, was dabei rauskommt, vielleicht ist es wirklich der Move schlechthin gewesen, von vom FC Bayern Niko Kovac zu verpflichten, aber ich will nochmal zurück zu dem eigentlichen Aufreger kommen, und zwar wirklich über diese PR-Geschichte, wie das dann jetzt kommuniziert. Und man muss aber, glaube ich, da sind wir uns alle einig, dass Kovac nicht die A1-Lösung war. Nee, die A1-Lösung war aus meiner Sicht Heynckes. Ja, sicherlich, die war Heynckes, absolut. Und die Schläfer-Variante war sicherlich Tuchel, der auch diskutiert wurde. Da bin aber ich mir nicht sicher, ob der wirklich... Ja, der wurde diskutiert. Also ja, das glaube ich. Jungs, ich hole mir mal schnell was zu trinken. Das glaube ich, aber dass der wirklich eine reelle Chance hat. Genau wie du. Du bist ja auch nicht die A1-Variante gewesen für einen Podcast, den ich wieder machen wollte, sondern es war Manu Thiele. Ja, aber da hast du natürlich eingesehen, dass du so, also da kommst du auch nicht ran an so Leute. Nee, deswegen hab ich's ja auch nicht geschafft. Ja, nee, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob Tuchel eine reelle Chance hatte. Dass der da ein Thema war, bin ich mir sicher. Klar, du kommst ja an so einem Trainer nicht vorbei, der hat keinen Verein und ist taktisch gesehen wahrscheinlich das Beste, was du als deutschsprachigen Trainer aktuell verpflichten kannst. Na klar, ist das ein Thema, aber ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich eine reelle Chance gehabt hat, Bayern-Trainer zu werden. Ich habe ja immer gesagt, aus meiner Sicht macht schon die Aussage, wir wollen einen deutschsprachigen Trainer, nur bedingt Sinn. Ich verstehe auch gar nicht, warum das so wichtig sein soll, warum das nicht international geht. Sie haben genügend Spieler, die der deutschen Sprache erstmal nicht mächtig sind oder keine Interviews auf Deutsch geben und wenn dann nur bei FC Bayern TV oder so. Ich finde das jetzt eigentlich, da limitiert man sich völlig unnötig. Und wenn du natürlich dann wirklich darauf bestehst, es muss ein deutschsprachiger Trainer sein, der Nagelsmann ist erst nächste Saison frei, der Hasenhüttl, der traut sich selber nicht zu. Letzten Endes, mit so einer Aussage, ich traue es mir noch nicht zu, kannst du auch nicht verpflichten, selbst wenn du es wolltest, ja. Geht einfach nicht. Und dann bist du halt bei so Leuten wie Kovac. Und das meine ich gar nicht abwertend, auch wenn es vielleicht so klingt, sondern das ist einfach der logische nächste Kandidat. Und dann mag es die dritte Lösung sein. Und das ist auch okay, finde ich. So arbeitet man halt auf diesem oder in diesem Gebiet, dass du verschiedene Optionen durchgehst und dann ja dich immer weiter nach unten arbeitest, je nachdem, wer absagt oder wo man einen Konsens findet. Aber das Problem für mich ist halt wirklich, dass du jetzt da so ein Kasper-Theater veranstaltest. Das kostet unter Umständen Frankfurt eine hervorragende Saison, muss man ja auch mal sagen. Die schmieren jetzt da ab, ob das jetzt mit oder ohne Kovac, also mit dieser ganzen Personalie so gekommen wäre, sei mal dahingestellt. Aber es wird auf jeden Fall, wird diese ganze Situation eine Begründung dafür sein, warum Frankfurt vielleicht jetzt nicht mehr auf Platz 4 steht. Und das sah ja lange Zeit danach aus, dass sie in die Champions League marschieren. Morgen haben sie ein wichtiges DFB-Pokal-Halbfinalspiel, das sie natürlich auch verlieren können, wenn es keinen Ton um Kovac gäbe. Aber jetzt gab es dieses ganze Bohai und wenn die da morgen verlieren, dann wird das Thema hochkochen. Und ich bin mir sicher, sollte der am Wochenende gegen Berlin verlieren, dann werden wir die Diskussion haben, bleibt Kovac überhaupt noch bis zum Saisonende in Frankfurt Coach oder stellt man die entweder eine Interimslösung vor oder stellt man direkt schon den neuen Coach vor, der dann auf Kovac folgt. Also ja. Ich finde diese ganze Situation, da hat sich Frankfurt keinen Gefallen getan. Frankfurt meine ich jetzt Freddy Bobic, da hat sich glaube ich auch Niko Kovac keinen Gefallen getan, weil diese Lügerei da bei dieser Pressekonferenz am Donnerstag oder Freitag, wann es war, das ist einfach albern. Und der FC Bayern, ich meine, der kann von allen Beteiligten noch am besten mit der ganzen Situation leben, weil ja, es hacken zwar alle jetzt auf dem FC Bayern drauf rum und was das eigentlich für, ja, für ein Scheiß-Move sei und so, aber verkackt diese, hat aus meiner Sicht emotionale Eiseskälte kann der Speckschicht vom FC Bayern wirklich gar nichts anhaben und auch den Fans nicht. Also man macht sich eher ein Stück weit darüber lustig, wie ihr euch jetzt übertrieben, überspitzt gesagt, die Mäuler zerreißt über diesen Verein. Also ja, wir nehmen wahrscheinlich den geringsten Schaden, weil wir wahrscheinlich auch schon ein bisschen demoliert sind von den anderen 17 Fangruppierungen, die es da noch in der Bundesliga gibt. Aber ja, mein Gott. Also wenn es jetzt wirklich daran liegt, dass wir hätten Freddy Bobic anrufen sollen und sagen, hier, Freddy, wir ziehen die Klausel. Und da wette ich mit dir, dass es diese Gespräche gab. Das ist einfach, ja. Bobic will ein Stück weit sein Gesicht jetzt nicht verlieren. Er hat sich ja da auch im Vorfeld zum Beispiel positioniert und behauptet, er wisse, wer der Bayern-Trainer sei. Und ein Stück weit fällt ihm das jetzt auch wieder auf die Füße, dass er jetzt sich beschwert, dass das alles durch die Medien geht. Er selber hat aber diese Trainerdiskussion mit so einer Aussage auch angeheizt. Also ist da auch ein Stück weit ein Teil des ganzen Rädchens oder von mir aus ein Rädchen in diesem ganzen Uhrwerk. Und ja, also wie gesagt, ich finde, dieses Auftreten der Bayern in der Öffentlichkeit wirkt schon etwas arrogant, aber jetzt, das ist nichts Neues, das ist der FC Bayern und ich meine, ein Stück weit kann der natürlich auch arroganter auftreten, weil er halt auch abliefert. Das ist halt, ja, walk the walk oder talk the talk oder wie das da heißt, ihr wisst es, hier von Tetris. Ja, nee, also ich bin wie gesagt insgesamt einfach mit dieser Lügerei so unzufrieden und wie das jetzt halt rübergebracht wird von, vor allem von Kovac. Ich weiß nicht, von dem bin ich am meisten enttäuscht, weil das halt so ein Typ ist, der schon immer dieses Image des vertrauenswürdigen und bodenständigen Trainers verkörpern möchte und das ja, trifft er jetzt überhaupt nicht mehr auf. Aber versteht ihr denn, das ist jetzt auch keine erzwungene Romantik oder kein positiver Gedanke, den ich mir irgendwie aus meinem linken Hoden schnitze oder so. Aber ich mag dieses Auftreten von Kovac, dieses Messer im Mund, das mag ich ganz gerne, finde ich ganz gut. Und kann mir auch ganz gut vorstellen, dass das mal einen frischen Wind jetzt an die Säbener Straße bringt. Weil wir hatten ja jetzt mit Carlo Ancelotti, Jupp Heynckes, zwei Gentlemen, kann man sagen, an der Seitenlinie. Und jetzt haben wir wirklich mal so ein Terrier an der Seite. Ich glaube, das kann ganz gut funktionieren. Er muss sich an den Verein adaptieren. Der Verein ein Stück weit an Niko Kovac, die Mannschaft und er an die Mannschaft. Und das wird alles sehr, sehr spannend. Und ich glaube, dass wir schon den ein oder anderen Transfer da noch sehen, damit auch Niko Kovac, er will, es wird ja auch irgendwie gerüchtet, dass er einen Spieler aus Frankfurt mitnimmt, den ich noch nie gehört habe. Dass er sich da so ein bisschen seine eigene Mannschaft aufbauen kann. Natürlich wird das ja immer mit dem Vorstand gemacht und man sieht ja jetzt auch schon, dass schon die ersten Verträge verlängert werden, ohne dass man Niko Kovac schon an der Säbener Straße jemals hatte. Vielleicht hat man mal eine Runde geskypt, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber ich bin wirklich sehr gespannt. Ich bin so gespannt auf die neue Saison. Ist jetzt auch gar keinen Spannungsbogen, den ich irgendwie aufbauen will. Wir holen die siebte Meisterschaft. Ich wüsste jetzt nicht, wer da uns in die Quere kommt. Jetzt hat ja Chelsea, habt ihr das mitbekommen, irgendwie den Preis für Batshuayi irgendwie in den Raum gestellt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Dortmunder das zahlen. Das heißt, sie müssen eine neue Lösung suchen und sie brauchen einen starken Neuner, um ihren kompletten Spielstil irgendwie aufbauen. Im Prinzip, der BVB muss komplett rund erneuert werden. Leverkusen finde ich ziemlich geil, was da gerade entsteht. Ich bin auch sehr gespannt, was heute Abend passiert. Bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen. Das wird wirklich eine enge Kiste. Ich glaube, auch wenn wir heute nicht ins Finale einziehen im DFB-Pokal, gewinnen wir auch nicht die Champions League. Ich glaube, wenn wir heute mit Bravour diese Aufgabe meistern, gibt uns das weiter Aufschwung und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man dann in zwei Spielen, auch wenn wir das Rückspiel in Madrid haben, dann Champions ins Finale einzieht. Nachher nochmal kurz drüber. Ja, sprechen wir nachher. Ja, gut, ja, sicherlich. Ja. Naja, ich bin sehr gespannt, was da im Sommer so passiert. Natürlich auch WM, aber drumherum bin ich sehr gespannt, was da passiert beim FC Bayern München mit Niko Kovac. Es riecht ein bisschen nach Stippvisite, was der Niko da macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie so eine Solala-Saison wird, weil dazu ist es transfertechnisch zu wenig Umbruch. Ich kann mir vorstellen, dass der einschlägt, der Junge, oder die Rückrunde, dass er ja Meintjes wieder auf der Bank sitzt. Ich weiß es nicht, aber ich bin wirklich sehr gespannt. Ja. Ich fand eine ganz spannende Aussage, ich weiß nicht mehr, wo ich sie gelesen habe, irgendwie bei Twitter, aber ob das jetzt ein FC Bayern Medium war oder was, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall stand da drin, Niko Kovac sei die mutigste Lösung seit Jürgen Klinsmann. Meinst du, weil es nicht gut ging, Jürgen Klinsmann? Deswegen finde ich das an. Genau, es war wahrscheinlich eine Pro-Bayern-Sache und das war die Aussage dieser Pro-Bayern-Sache. Und ich finde, das ist zum Beispiel auch was, das kann man nicht sagen, weil man will ja diesen Erfolg haben, man will ja nicht was Ähnliches wie mit Klinsmann haben. Und das kann man auch gar nicht, wie du sagst, dafür ist zu wenig Umbruch in der Mannschaft. Ja, ja, ja, genau. Was ich mich noch frage, ist einfach, kann ein Niko Kovac überhaupt mit diesem enormen Druckunterschied umgehen? Jetzt wirst du sagen, der Mann hat eine Nationalmannschaft bei der WM trainiert. Ja, gebe ich dir recht. Ist bestimmt auch ganz groß und bestimmt für einen persönlich sogar vielleicht größer als dieses Vereinstrainer beim FC Bayern sein. Aber ich glaube, man muss da auch die kroatische Nationalmannschaft ganz besonders irgendwie hervorheben, weil ich glaube, das ist da nicht so ein entspanntes Arbeiten, wie als wenn du von Panama die Mannschaft trainierst oder so. Absolut. Ja. Kann gut sein. Aber ich will das jetzt auch nicht zu hoch werten. Wie gesagt, sonst würde ich ja sagen, dass es ein guter Trainer von FC Bayern ist und ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung, dass es das eben nicht ist. Eben aus dem Grund, es wird wahrscheinlich so eine Art Selbstläufer werden. Vielleicht meinst du das auch damit. Ich gehe auch fest davon aus, was soll sich ändern? Selbst wenn Dortmund jetzt komplett umbricht und sagt, wir machen alles neu und das deutet sich ja an, ist ja immer noch die Frage, wer wird Trainer? Wie ist dieses System dieses Trainers? Gehen wir jetzt wirklich mal von dieser Favre-Lösung aus? Könnte das zu einem attraktiven Fußball führen, den sie ja haben wollen? Wird das jetzt so ein Konzepttrainer, den kein Mensch kennt oder den, ne? Marco Rose, meinst du da? Marco Rose. Ja, zum Beispiel, was soll das? Das ist zu wenig. Das ist, da sage ich genau. Halbfinale Euroleague, ne? Ja, super. Wie gesagt, dann auch bald Staudraff Präsident und Lothar Matthäus noch Manager oder sonst irgendwas. Warum sitzt Lothar Matthäus jetzt bei Sky eigentlich in der Mitte? Naja, weil, naja gut, den Kalle, die können sie da nicht hinschieben, den muss man ja da anheben. Den musst du ja anheben mit 6 Mann. Nee, der sitzt im goldenen Schnitt, das ist mir schon mal aufgefallen. Ja, ja. Lothar ist einfach eine kann rechts wie links, ja gut, sicherlich. Deswegen. Ja, okay. Und den Metzelder kannst du da nicht hinsetzen, weil der muss natürlich seine Halbplätze immer zu einer Seite überkämmen. Und wenn der in der Mitte sitzt, hat er natürlich keine Schokoladenseite mehr. Von wegen. Ich habe immer das Gefühl, bei Metzel, da ist hinten so ein Rädchen dran, was immer aufgezogen werden muss. Ja, das ist weil der sagt doch immer das Gleiche. ja. Der sagt immer das Gleiche. Das ist Captain Obvious. Also, ja. Ist übel. Ich nehme übrigens Niko Kovac diesen verkörperten Bad Boy da an der Seitenlinie nicht so richtig ab. Also, nee. Ich nehme ihn an. Ich nehme ihn an, den Charakter. Weil ich glaube irgendwie, er versucht hat schon was zu verkörpern und was darzustellen, aber ich glaube nicht so richtig, dass das wirklich so dieser Typ ist. Auf mich macht er eher so den Eindruck, als wäre das so ein schlitzohriger Typ eigentlich, der türkischer Nachtelf sozusagen. Der so ein bisschen weiß, wie er sich geben muss, um auch nach außen hin dann was zu verkörpern, was bestimmt ist, was er auch gerne verkörpern möchte. Ja, gut. Aber ich glaube schon eher, dass es so ein Sunnyboy ist, ein Lebemann, der sich da auch selbst dann ganz gut gefällt, wenn er da versucht, so einen harten Hund zu machen. Ich bin eben noch nicht so richtig überzeugt von Niko Kovac. Ich fand, dass er hervorragend natürlich mit diesen schwierigen Charakteren in Frankfurt gearbeitet hat. Gar keine Frage, also da möchte ich überhaupt nicht jetzt irgendwie so tun, als ob er da schlechte Arbeit geleistet hätte oder dass das jemand anders hätte besser machen können oder genauso gut. Ja, aber ich bin gespannt, ob du da auch in München Erfolg mit hast. Natürlich hast du den Vorteil, dass du in München eine Mannschaft hast, die wahrscheinlich auch ohne Trainer bis zum 34. Spieltag um die Meisterschaft mitspielt. Ja, das ist schon mal, also da musst du schon viel falsch machen als Trainer, damit Bayern nicht um den Titel mitspielt. Nichtsdestotrotz hast du halt so ein paar Personalien, wie die angesprochenen Ribéry und Robben, die dir auch massiv Unruhe da in die Mannschaft bringen können, wenn es da nicht richtig läuft, wenn es da zwischenmenschlich nicht richtig hakt. Es gibt jetzt auch keinen starken Mann so ganz in vorderster Front. Es gibt natürlich den Hoeneß dann so als oberste Instanz, der dann wahrscheinlich dann mal einen Rauch reinlässt, wenn dann wieder die Spieler angeheult kommen, so wie bei Ancelotti, wo man sich natürlich auch fragen muss, was seid ihr eigentlich für Wichser? Ja, ihr seid hier mit die bestbezahltesten Spieler in Deutschland und heult hier rum, wenn der Trainer nicht das macht, so wie ihr es wollt. Das ist natürlich auch eine Einstellungsfrage, wo ich mir denke, okay, ihr habt mit dem Trainer eine Vorbereitung absolviert, ihr habt mit dem eine ganze Saison durchgestanden und jetzt ist es nicht so richtig schön, so wie ihr euch das vorstellt und jetzt geht er euch beim Uli ausheulen. Das ist natürlich auch charakterlich eine Frage, die man vielleicht mal stellen sollte als Bayern-Fan. Was haben wir eigentlich für Hurensöhne in der Mannschaft? Hast du da jetzt so einen Kovac, der, zu wem geht er dann? Zu Brazzo? Ja, lach ich mir ja tot. Also wenn Hasan Salihamidzic vor der Mannschaft steht und man so eine Ansprache hält, dann lache ich mir jetzt schon tot. Mats Hummels geht nach dem ersten Wort einfach raus, weil er sich denkt, nee, so eine Scheiße gebe ich mir nicht. Der Rest, der ist doch gar nicht reingekommen, weil die draußen rauchen oder irgendwas und Ribéry bumst irgendwo welche Nutten, weil es ihn auch nicht interessiert. Also ich bin gespannt, wenn, ich wünsche mir fast schon, dass es hakt an allen Ecken und Enden. Weil FC Hollywood, ne, so ein bisschen wieder, ne? Oder einfach, es reicht mir schon, wenn sportlich nicht läuft, weil ich einfach gespannt. Doch, ich würde es mir wünschen, weil ich einfach sehen möchte, wie dieser Verein so ein Stück weit in sich selbst zerfällt. Das ist eigentlich mein. Doch nicht passieren. Es wird nicht passieren, ich weiß. Nee, aber wenn ich sehe, das ist doch alles ein Rückschritt. Jetzt bringen wir es doch mal auf den Punkt. Du hast so einen Kasper da als Vorstandssport. Du hast einen Trainer, der nichts auf der Pfanne hat bislang. Sowas hätte es vor 3 bis 4, 5 Jahren beim FC Bayern einfach nicht gegeben. Du hattest mal da einen Sammer sitzen. Du hattest mal einen Reschke sitzen, der im zweiten Glied als Scout einfach das Nonplusultra war in Deutschland. Das mag jetzt vielleicht als Vorstandssport beim VfB nochmal anders sein, aber in seiner Rolle, die er da beim FC Bayern hatte, gab es nicht viele, die besser waren. Und du hattest einen Pep Guardiola an der Seitenlinie stehen als Dirigent. Und jetzt hast du da wirklich so eine Kasper-Truppe, die ich persönlich nach Hamburg oder nach Frankfurt oder nach Stuttgart beordern würde, so geistig. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass Brazzo und Niko Kovac das Führungsgespann der Bayern sind 2018, hätte ich gesagt, ja, fick deine Mutter, das wird definitiv nicht der Fall sein. Und das meine ich einfach so, dieses, das ist ja fast schon arrogant, wie man mit so einer Spitze in eine neue Saison gehen kann, die außerdem auch noch so ein Stück weit unter der Überschrift steht, Umbruch. Weil, wie gesagt, ich kann es immer wieder sagen, diese zwei alten Opis da rechts und links, das ist halt nicht mehr die Qualität, die du brauchst, um wirklich international was zu rocken. Sieht man ja auch gegen Sevilla. Das war ja kein überzeugender Auftritt. Von allen 4 Halbfinalisten ist der FC Bayern die schwächste Mannschaft. Rein von den gezeigten Leistungen. Das muss man sagen. Dass er mehr im Tank ist, mag sein, aber von den gezeigten Leistungen ist das die schwächste Mannschaft. Und das finde ich schon dann, da sollte man vielleicht auch umdenken. Und so ein Gnabry, der wird jetzt auch noch keinen Sommer machen mit seinen paar Toren, die er da in Hoffenheim erzielt. Also da bin ich auch noch nicht so 100% überzeugt. Den kann der FC Bayern noch nach Gladbach verleihen, ja. Soll er da machen? Ja, Tore schießen. Ihr habt doch da hört dich auf mit Gnabry. Ja, ich möchte. Ich hätte auch gerne Robben in Gladbach gesehen, aber das wird wohl nie passieren. Ja, klar. Das können wir richtig vorstellen. So wie Elber damals in Gladbach. Den habe ich auch mal auf der Tribüne sitzen sehen. 4 Ecken, 2 Elber. Sage ich ja immer wieder. Das wäre der Name gewesen. Ja, gut. Es wird sich zeigen, wie sich das da letzten Endes verhält in München. Menschlich gesehen gab es da wirklich keine Sternstunde für alle Beteiligten. Das muss man ganz definitiv so sagen. Und ich, wie gesagt, ich mache ein großes Fragezeichen dahinter, ob Kovac Ende dieser Saison noch Frankfurt-Trainer sein wird. Also beziehungsweise ja, bei den letzten Spielen, ob er da noch in Amt und Würden sein wird. Und es habt ihr auch von diesem Weinziel richtig gehört? Bei Frankfurt? Ja, das habe ich auch gehört, ja. Was? Fände ich sehr passend. Weinziel. Ja, ich weiß nicht. Weinziel hat sich für mich persönlich noch nicht so richtig hervorgetan als ein Coach, den ich jetzt bei meiner Mannschaft sehen wollen würde. Ich weiß nicht warum. Irgendwie ist der mir ein bisschen suspekt. Das Thema Weinziel gab es ja hier in Stuttgart auch, als Wolf entlassen wurde. Naja, wie gab es denn nicht? Ja, und da Mourinho, war ich fast schon Mourinho. Froh. Naja, der galt halt so zunächst als Top-Favorit. Und ich war fast schon froh, dass er es nicht geworden ist, weil ich weiß auch nicht, also so irgendwie bin ich da sehr skeptisch bei Weinziel. Und in Frankfurt, da braucht's, glaube ich, schon noch mal so einen Charakter. Also so, zumindest einen Typen, der ein ähnliches Auftreten hat wie so ein Kovac. Ob das jetzt gespielt ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber weinst du? Die können es ja so machen, wie Arne Zeigler das am Sonntag gesagt hat. Die haben es ja schon mal gemacht. Die können ja die Trainer tauschen. Heinkes macht noch eine Saison in Frankfurt. Ja, die erschlagen den in Frankfurt. Da kannst du dich schon noch dran erinnern, dass der Trainer war. Ich kann mich sehr gut an die Zeit erinnern mit Okocha und Yeboah und Gaudino. Ja. Super. Jupp Heinkes, den darfst du, glaube ich, nicht nach Frankfurt stellen. Das ist der einzige Ort in Deutschland, wo Jupp Heinkes um sein Leben fürchten muss inzwischen. Also, wobei das natürlich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Aber es wäre doch cool, oder? Könnte man machen. Er hat Stallgeruch. Er hat Frankfurt-DNA. Ich kotze, Alter. Ich bin gespannt, ob vielleicht so ein Kandidat wie Stöger sich da noch irgendwie reinmogeln könnte. Um Gottes Willen, ja. Naja, pass mal auf. Man sagt das ja jetzt immer ganz, ganz schnell bei Stöger. Und ich finde auch, ja, der mag ulkig aussehen und so. Aber das. nee. Ja, das ist das, was wir das halt auch immer so aus der Gaudi heraus sagen. Das aber er hat eine ganz hübsche Frau, ne? Ja, das passiert den Besten, wa? Ist ja bei dir auch so. Absolut. Aber es ist für mich trotzdem jetzt noch kein Trainer, den ich als gescheitert vorverurteilen würde. Ich finde, es war auch eine Leistung, nach Dortmund zu kommen, in diesen Hühnerhaufen. Alle mehr oder weniger können nicht die Leistung abrufen, die man eigentlich erwartet von den einzelnen Spielern. Das hat Stöger eigentlich ganz gut beruhigt. Ja, natürlich. Jedenfalls punktetechnisch. Das meine ich ja. Das ist der erste Schritt immer. Also du musst ja erstmal da Ruhe in den Laden bringen. Du kannst ja nicht hingehen und erstmal alles umwerfen. Kannst du zwar auch, aber. Kannst du auch, ist dann Klinsmann. Das weißt du halt noch nicht, ob das funktioniert. Das ist ein sehr großes Risiko. So, und so wie er es gemacht hat, ist eigentlich der logische Schritt. Du gehst erstmal hin, versuchst die Mannschaft stabil zu bekommen, die Qualitäten auszuspielen, die diese Mannschaft hat. Und da hat er ja auch viele Punkte geholt. Und jetzt hast du halt schon so ein Stück weit das Gefühl, dass man merkt, die Mannschaft vertraut vielleicht nicht mehr so 100% auf das, was er sagt. Das liegt natürlich auch daran, dass er nicht die Rückendeckung der Vereinsführung hat. Ja, wenn du da einen Trainer an der Seite hast, der mehr oder weniger bei jedem Spiel um seinen Job kämpfen muss für die neue Saison, das merkt eine Mannschaft, das merken so erfahrene Spieler und dann fehlen vielleicht die 2-3% und du verlierst gegen Schalke oder verlierst du Spiele gegen Salzburg. Das würde ich jetzt noch nicht an Stögers Trainerleistung festmachen, weil er hat in Köln hervorragende Arbeit geleistet, er hat zuvor gute Arbeit geleistet. Die ganze Mannschaft ist einfach auch nicht mehr das, was sie war. Das kommt noch dazu, ne? Ja. Ein bisschen überbewertet vielleicht auch der Kader, also da sind gute Leute dabei, gar keine Frage, aber es gibt halt auch viele, die, weiß nicht, ihren Zenit entweder überschritten haben oder einfach nicht so gut sind, wie man es dachte. Für mich ist da das Paradebeispiel ein Schmelzer, ja, da denkt man immer so, ja, das ist ja eigentlich ein Nationalspieler. Aus meiner Sicht ist das jetzt nicht irgendwie so die hellste Leuchte und da gibt es noch ein paar andere. Auch großen Klops gehabt wieder, ne, in dem Spiel gegen Deswegen Schalke. Spreche ich ihn an, genau. Aber Stöger hat gute Leistungen gezeigt in Köln und zuvor da bei seinen österreichischen Stationen und was ich noch sagen will, ist, wenn du Stöger im Interview hörst, in längeren Interviews, und ich habe mir jetzt ein paar von ihm angeguckt auf dem YouTube-Kanal von BVB, er war auch dazu Gast beim Feiertagsmagazin, das immer vor den Spielen am Wochenende ausgestrahlt wird, das ist ein Typ. Und ich kann mir vorstellen, dass man das Bild, was er nach außen hin zuletzt abgegeben hat, dass das nicht der Stöger ist, den du als Trainer verpflichtest. Das ist ein ganz anderer Mensch, glaube ich. Und ich glaube, dass der gar nicht so verkehrt in Frankfurt wäre als Option. Ja, natürlich, der geht jetzt auch ein bisschen vorbelastet dahin. Er scheitert letzten Endes in einer Saison mit zwei Vereinen. Ja, das ist halt einfach, da kannst du menschlich ganz anders drauf sein, wie auch immer. Das schwebt so ein Stück weit über dir. Aber wenn ich jetzt zwischen Weinzierl und Stöger wählen dürfte, würde ich Stöger nehmen. Also das wirkt für mich irgendwie ein bisschen, gerade für den Standort Frankfurt, ein Stück weit besser. Und man darf ja nicht vergessen, Stöger kommt aus dem Ghetto in Wien, ja, 10. Bezirk. Da ist das, der kommt da, also es ist schon jemand, der auch irgendwie zu so Boatengs und so passen würde, auch wenn man das nicht glaubt, weil er immer so wieder etwas dümmliche Onkel aus Wien rüberkommt. Ja, mit diesem Wiener Schmäh und so, ne, immer so. Aber ist er nicht. Klug geschissen. Ja, ja. Badass Motherfucker, der ein phänomenaler Zehner war, übrigens. Ja, gut. Habt ihr das Derby euch angeguckt, Schalke Dortmund? Eine Halbzeit habe ich gesehen. Ich habe es nur so nebenbei laufen gehabt. Ich habe es mir angeguckt und insgesamt war es halt diese lethargische, fast schon lethargische Leistung von Dortmund, die ein bisschen erschreckt hat für so ein Derby. Schalke hat das wieder sehr souverän gespielt, fand ich. Aber auf was ich zu sprechen kommen wollte, war eigentlich das Ding danach, als Tedesco mit den Fans und den Ultras gefeiert hat. Ja, ja. Ja. Das war ja schon ein anderer Tedesco, als wir den zuletzt immer wieder gesehen haben. Und auch direkt nach Abpfiff extrem emotional. Also das ja, war als er da so lag auf dem Rasen, ja, ne, mit seiner Apple Watch. Es war schon irgendwie auch cool, ihn mal so zu sehen. Und ich habe euch ja schon mal gesagt, ich halte von dem Tedesco relativ viel, weil der eben aus so einer, ja, weil der aus so einer Rumpeltruppe wie Aue in kürzester Zeit eine Mannschaft gemacht hat, die das Maximum aus ihren Möglichkeiten rausholt. Und das macht er jetzt auf Schalke genauso. So sehe ich das. Er scheint das zu vereinigen, was viele nicht vereinigen können, dass er scheinbar Motivator ist. Scheint so, denn in Aue hat er, glaube ich, nicht die große Qualität gehabt, sondern da musste er motivieren und ein bisschen am System schrauben. Und er ist auch ein Fachmann. Ne? Nichtsdestotrotz, ne? Poccio, dein Zeigler, hat ja diese Rubrik Professor Tedesco. Mhm. Der hat schon einiges auf dem Kasten. Ist arschjung, muss wahrscheinlich sich noch ein paar Sporen verdienen. Der hat Ahnung und scheint auch gute Reden, Ansprachen zu haben. Die Interviews hingegen, die er bei den Spielen führt, nach und vor den Spielen, die finde ich dann und wann stark grenzwertig, machen aber leider Sinn oft, so wie er Spiele analysiert und so. Das macht leider schon Sinn, auch wenn ich dieses Box-to-Box-Gequatsche, das geht mir tierisch auf den Sack, da bin ich wohl dann auch noch mit meinen 32, komme ich da noch aus einer Zeit, wo man einfach 16er gesagt hat. Das finde ich immer find ich ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich glaube ich, dass der Tedesco, dass Schalke nicht der größte Verein sein wird, den er mal trainieren wird. Und Heidel hat dafür ein Händchen für solche Typen. Ja. Man darf nicht vergessen, Tuchel kam auch aus dem Nichts. Der wurde auch von Heidel aus dem Nichts, aus dem Hut gezaubert. Das darf man bei der ganzen Diskussion hier überhaupt nicht vergessen, dass der Heidel, glaube ich, für Schalke der geilste Move war, den sie je gemacht haben. Also so in der jüngeren Vergangenheit, muss man natürlich einschränkend sagen. Es ist eigentlich ein Zufall, dass das Trikot von den Schalkern blau ist und die Heidelbeere auch. Nee, jahrelang. Das ist die Storyline, die hinter Game of Thrones steht. Ich glaube ja auch, dass deswegen Wolfgang Wolf mal Trainer in Wolfsburg war. Ich glaube es nämlich auch. Ja. Das sind alle ganz lang angelegte Storylines. Ja. Oder dieser Spieler von Kaiserslautern früher, Axel Rose. Das war ja eigentlich der Frontmann von Guns N' Roses. Das war er, ja, richtig. Ja. Axel Rose, auch gut jetzt, dass bei Hamburg eben, dass der sich wieder auf Formel 1 konzentrieren kann, hier Jean Todt, ne? Jean Todt, ja, klar, aber mit Vettel, schade, oder? Habe ich nicht gesehen, aber ich habe es nur gehört. Ja, war schade. Verstappen halt, ne? Verstappen. Ja, also ich Verstappen Ara wieder, ne? Der sieht auch wie so ein alter Rotzlöffel, du, ne? Den würde ich gerne mal die Ohren langziehen, du, dem Verstappen. Das stimmt, Schwein. Ne? Nee, aber ich... Aber der wahre Motorsportler ist ja eigentlich Wiki, ne? Wenn ich sehe immer, was der für Runden dahin legt. Wahnsinn. Unfassbar. Aber du fährst Audis, ne? Ja. Audis. Ja, warum fährst du Audis? Gibt's kein Mercedes bei GT? Ich fahre eigentlich mit allen möglichen Modellen. Ich glaube, er fährt Audis, weil es sich am meisten an Raudis. Wann bin ich denn mit dem Audi gefahren? Welches Video sollte das gewesen sein? Oder so ein Screenshot hast du da gemacht oder sowas. Das war einmal mit einem Ferrari und einmal müsste es eigentlich... BMW, Mit einem BMW, genau. Einmal mit einem BMW, einmal mit einem Ferrari war mein Video. Ich dachte, du fährst nur Mercedes. Ja, ich würde... Poccio ist weg. Ja, das fällt jetzt nicht so sehr auf gerade. Die Frage auch Mercedes. Die Frage. Der Ricky, der ist richtig niedergeschlagen. Merkst du das? Ich bin wirklich niedergeschlagen. Ich kann auch nachher noch erzählen, warum, aber es ist nicht so sonderlich überraschend. Ich wollte das Thema einfach jetzt nicht so prominent wieder hier anbringen. Weil wegen deinem VfB oder was? Ja, das mich macht. Also nicht nur das, es gibt ein paar Themen, die mich momentan irgendwie ein bisschen nerven. Schalke Dortmund haben darüber geredet, ist auch scheißegal. Mich hat gestern, also ich bin nicht traurig oder so, das ist ja Quatsch, aber mich hat gestern man dieses... Man merkt es aber schon, ich glaube, dass du mit deiner Roughness da so ein bisschen overworken willst. Um ja, jetzt das mal stimmt auch. Mit hier. Ja, ich glaube schon, dass du da in deinem Cockpit sitzt oft und einfach... Holst. Einfach weinst. Du klopfst mit beiden, trommelst du oft aufs Lenkrad und schreist und weinst einfach nur. Ich kann mir das gut vorstellen. Ja, das passiert ab und zu. Oder du liegst bei Rudolf in den Arm und ihr weint zusammen. Er heißt Rüdiger. Rüdiger. Wann laden wir eigentlich Rüdiger mal in die Sendung ein? Oh, das wäre viel zu hektisch. Jetzt muss ich, also so, er redet leider so. Ja, aber ich habe ihn doch schon gehört. Du hast ihn schon gehört, toller Mann. Nee, was mich gestern wirklich auf die Palme gebracht hat, war diese Montagsspielgeschichte. Also bislang, das möchte ich mal ganz kurz vorweg schicken. Bislang habe ich das eigentlich immer relativ entspannt gesehen. Ja, ob das jetzt Samstag 18:30 ein Spiel gibt, Freitag 17 Uhr, was weiß ich wann und Sonntag. Es war mir alles scheißegal, sage ich so, wie es ist. Ich fand auch die Begründung, dass man sagt, wir setzen jetzt Montagsspiele an, um die Euroligisten so ein bisschen zu entlasten. Ja, fand ich, ja, kann man machen, weil es gab diese Situation, dass du Donnerstag da um 21.05 Uhr spielst und am darauffolgenden Sonntag schon wieder ran musst. Warum den Jungs nicht noch den Tag mehr geben? Macht doch Sinn. So, da fing es natürlich jetzt schon dieses Wochenende an oder diese Woche an, dass man zwei stark abstiegsbedrohte Mannschaften gegeneinander ansetzt. Das, weißt du, das macht ja noch nicht mal aus marketingtechnischen Gründen Sinn. Also es ist jetzt noch nicht mal so, dass du sagen kannst, ja gut, da können wir ja hier den und den Markt abgreifen, weil jeder will ja Mainz gegen Freiburg gucken. Ja, das interessiert halt schon mal überhaupt keine alte Sau, das Spiel. Und wie gesagt, du entlastest noch nicht mal den Euroligisten, weil das war halt RB Leipzig und sonst gar niemand. So, also da fängt es für mich schon an, wo ich jetzt wirklich irgendwie gesagt habe, Leute, das ist doch so ein Schwachsinn. Und vor allem, glaubt denn da wirklich jemand von dieser scheiß DFL, dass man diesen asiatischen Markt irgendwie abgreifen könnte? Sind die wirklich so dämlich und glauben das? Weil das Ding ist, falls denen es nicht aufgefallen ist, die Asiaten, sage ich jetzt mal, hauptsächlich die Chinesen, sorgen aktuell selber dafür, dass sie eigene Stars und größere Stars verpflichten, um, sagen wir mal, selber ihren eigenen Markt sich zu erschließen, nämlich zu Hause vor Ort, sodass die Leute auch ins Stadion gehen können und die Superstars vor Ort sehen. Das nächste ist, es gibt ja auch eine gewisse Verbundenheit zwischen England und zum Beispiel, lass es jetzt Indien sein oder China, dadurch, dass Shanghai früher zu, Hongkong früher zu Großbritannien gehört hat, dass es da auch eine Verbundenheit gibt, dass man vielleicht deswegen eher eine Premier League verfolgt. Dazu kommt noch die Gesundheit, dazu kommt noch die Sprache, die einfach mit Englisch viel breiter verstanden wird als Deutsch. Und jetzt stellen die sich dahin und versuchen mit neuen Anstoßzeiten irgendwelche Märkte zu erobern. Keine alte Drecksau interessiert sich für die Bundesliga, außer vielleicht noch in Österreich oder in der Schweiz. So, und vielleicht noch in England, aber die gucken es denn, wenn überhaupt, im Real Life und nicht irgendwie nachmittagsweise so geil darauf sind, dass jetzt hier Wolfsburg gegen Bad Salzuflen spielt oder was weiß ich für eine Scheiße. Also, das ist erstmal was, wo ich würde ich mal gerne diese Diskussion hören, wenn da die 18 Bundesligisten und die DFL zusammensitzt und wenn sie sich dann überlegen, wie sie jetzt den asiatischen Markt für sich entdecken können. Das glaube ich nämlich funktioniert nicht. So, und dann hast du diesen Schwachsinn am Montag und erlebst auch noch so einen Scheiß mit diesem verblödeten Videoschiedsrichter. Und da ist mir das egal, ob das so von den Statuten richtig ist. Das ist doch einfach nicht mehr Fußball, wie ich Fußball gucken möchte. Ich möchte doch nicht eine Mannschaft aus der Kabine rausgeholt haben, die dann noch einen Elfmeter gegen sich bekommt. Das hat doch überhaupt nichts mehr mit diesem Sport zu tun. Also ein Stück weit muss es doch noch aus meiner Sicht nachvollziehbar bleiben. Und dass man nicht so Situationen hat, wie der Schiedsrichter pfeift jetzt hier gerade das Spiel ab, ob das jetzt zur Halbzeit ist oder ob es das ganze Spiel ist, ist mir dabei eigentlich egal. Weil das kann ja theoretisch auch beim Stand vom 2:1 im Champions-League-Finale passieren, wenn es da den Videoschiedsrichter gibt ab der kommenden oder übernächsten Saison, dass da nochmal abgepfiffen wird und da gibt es jetzt hier irgendwie nochmal einen Elfmeter oder so gegen dich. Das ist für mich völlig absurd. Und das alles, das macht mich wütend, weil ich jetzt irgendwie so gestern... Da saß ich dann so da und guck mir dieses Spiel an, erlebe diesen ganzen Humbug drumherum, stell mir die Frage, warum dieses Spiel, warum muss das montags laufen? Ich hätte sogar Bock gehabt, mir das Samstag vielleicht anzugucken, aber Montag ist halt wieder so eine scheiß Zeit dann auch noch. Warum? Und dann fällt einem halt auf, ja, ganz einfach, geht es halt darum, dass sich ein paar Leute die Taschen voll machen können und alle anderen bleiben dabei auf der Strecke. Und damit meine ich jetzt nicht nur wir Fans, sondern das betrifft dann auch unter Umständen Spieler, Vereine, ja, also zum Beispiel so ein Verein wie Freiburg und Mainz, die sind aus meiner Sicht immens wichtig für die Bundesliga, weil die für Nachschub an Spielermaterial sorgen. Und das können sie halt in der Bundesliga besser als in der zweiten Liga. Unter Umständen kostet so ein Montagsspiel mit dieser albernen Videoschiedsrichter Geschichte, Freiburg, ein Klassenerhalt. Ja, ganz krass gesprochen, so. Kann ich mal zuspitzen einfach. Ob das jetzt so ist, sei dahingestellt. Aber das hat mich einfach wahnsinnig unzufrieden gemacht mit der aktuellen Situation, wie die DFL hier versucht, sich als großer Player aufzuspielen und im Ansatz nicht ein großer Player ist auf diesem Weltmarkt Fußball. Ja. Das macht also ganz, ganz schlimm, dieses Zurückholen einer Mannschaft, das ist wieder so, natürlich ist das regelkonform und du hast ja schon gesagt, das kann man so dahinstellen, kann ja sein, aber das ist nicht mehr, wie du auch in einem Tweet geschrieben hast, das ist nicht Fußball, so wie ich ihn gucken will. Die zerfleischen die Sachen, wo sie nur können. Und diese Erschließung des asiatischen Marktes geht ja schon so weit, dass es mehr ein Politikum ist als ein Markt, den man erschließen will, finanziell gesehen. Wenn ich dann höre, dass man Spiele absagt, Freundschaftsspiele zwischen Amateurvereinen und der tibetischen Nationalmannschaft, weil man halt den Asiaten damit auf die Füße treten würde. Also bitte! Und dann war ja am Anfang der Saison war es ja so, als dann diese Asiat irgendwie chinesische U19 auf einmal irgendwo in der Regionalliga spielen sollte. Ja, hier bei uns. Und dann irgendwelche Traditionsvereine, die nicht schaffen aufzusteigen, müssen liegen tiefer spielen. Also was machen die? Geht das so weit, dass es wirklich irgendwie so einen Knall geben muss, dass kein Mensch mehr zu den Spielen geht? Wird es so weit kommen? Die Entwicklung ist ja jetzt schon. Doch, du hast jetzt schon die Entwicklung, dass weniger Leute in den Stadien gehen. Naja, klar, das wird ja auch kommuniziert, dass es einen deutlichen Abwärtstrend gibt im Ja, man kann es sich ja auch nicht mehr einfach so mal leisten. Ne? Also ich war jetzt lange nicht mehr im Stadion. Also, wobei, das geht noch. Also es ist ja im Vergleich zur Premier League ist das hier noch Schlaraffenland. Klar, natürlich. Aber es sind wieder so viele schwammige Sachen. Ich hab das erst gar nicht mitbekommen, dass der Schiri da in die Kabine gelaufen ist und hat gesagt, hier, Mensch, Leute, wir müssen noch mal einen Elfmeter schießen. Ich habe das erst gar nicht mitbekommen. Aber das sind wieder so viele schwammige Sachen. Es fängt ja an, mit dem, dass die Fans im Stadion gar nicht wissen, was jetzt Sache war, wenn es einen Videoassistenten gibt, einen Videobeweis, dann weiß man ja gar nicht, wann überhaupt der Videoassistent eingreift. Da gab es ja diese Einwurfgeschichte, ne? Jetzt an dem Spieltag. Ja, gegen wen war das? Gegen Köln, genau. Ja. Genau, bei Köln. Gegen Hass. Und dann jetzt auch die Geschichte, dass auf einmal der Schiedsrichter sagt, hier Leute, kommt noch mal aus der Kabine raus, wir müssen noch mal einen Elfmeter schießen. Da reden wir dann auch, in was für einer Zeitspanne reden wir denn? Kann es auch sein, dass 14 Tage später der Schiri noch mal durch kurz eine Telefonkette macht und sagt, wir müssen uns alle noch mal hier in der Commerzbank Arena treffen, wir müssen noch mal kurz einen Elfmeter schießen? Das ist alles für mich so unglaublich operieren am toten Objekt sogar schon, denn die Bundesliga ist für mich als attraktives Produkt so gar nicht mehr zu titulieren. Ich finde es gerade ein relativ totes Produkt und ich finde es immer wieder sehr, sehr schön, wie wir über tote Produkte reden, #WWE. Es wirkt willkürlich. Dafür ist es zu groß, um wirklich zu sterben. Na, also Bundesliga oder sowas. Die WWE wahrscheinlich auch, aber ich muss dir kurz mal was sagen, weil du was super, super Thema angerissen hast, was wir ja auch schon mal hatten, mit dass man im Stadion überhaupt nicht mehr weiß, was Phase ist. Mir ist aufgefallen, jetzt am Wochenende, als ich im Stadion war, dass es mittlerweile fast schon Usus ist, bei jeder halbwegs strittigen Situation, dass Zuschauer dieses Videosymbol nachmachen. Das hat sich mittlerweile schon im Stadion gefestigt, dass Leute aufstehen und dieses Viereck dann in die Luft zeichnen, wo ich mir immer denke, Ricky, jetzt pass mal auf, einer meiner besten Kumpel, der Patenonkel von meiner Tochter, der spielt hier beim SCL Fußball. Da waren wir, das ist schon länger her, da waren wir da gucken, beim Spiel und da gab es da irgendwie eine Strafraumsituation und was machen natürlich die meisten Leute? Schiri und machen dieses Kastensymbol. Also das merkst du bis in die niedersten Regionen, dass es einfach nur noch paraphrasiert wird, dass es einfach nur noch eine lächerliche Veranstaltung da ist. Dabei kann der auf dem Platz steht, Schiedsrichter, egal in welcher Liga, überhaupt nichts machen. Also überhaupt nichts. Und ich sage immer wieder, diese Scheißreinlaberei sorgt dafür, dass ein Schiedsrichter auf dem Platz auch in seiner Entscheidungsfindung in dem Moment völlig unsicher ist, weil ihm wird praktisch andauernd auf die Finger geschaut und er muss immer damit rechnen, dass er jetzt was falsch entschieden hat und da was falsch entschieden hat und wenn er jetzt da zweimal, sage ich mal, zur Seite beordert wird und hier guckst du dir nochmal an, kannst du davon ausgehen, dass er beim dritten Mal vielleicht seine Entscheidung ändert, wenn er sich davor schon mal getan hat. Das sind auch ein Stück weit Eingriffe in den Spielbetrieb, die genau kontraproduktiv sind von dem, was man eigentlich möchte, nämlich mehr Gerechtigkeit auf dem Platz. Sag mal, hältst du das Kind falsch rum oder was? Ich habe das Kind gerade auf dem Arm. Und es hüppelt gerade auf dem Oberschenkel. Es hüppelt auf dem Oberschenkel. So. Das gibt's ja geil. Papa hat's gesagt, das habe ich genau gehört. Habe ich auch gehört. Ja, wunderschöne Momente hier in dieser. Dieter hat's gesagt. Sag mal Dieter. Sag mal Dieter. Dieter. Sag doch mal Dieter. Dieter. Dieter. Ei. Hey. Jetzt mal. Und auf Dieter. Ja. Ja. Aber nicht schlecht, das war's schon fast. Ja, ne? Kann man durchgehen lassen. Ja, aber ich bin wirklich gespannt, weil, das muss ich auch noch kurz sagen, also ein Grund, warum ich zum Beispiel sage, nee, ich kaufe mir für die neue Saison keine Dauerkarte mehr, ist auch, dass du wirklich mittlerweile halt am Fernsehen einen absoluten Wissensvorsprung hast. Also ich sitze seit dieser Saison im Stadion immer mit Handy und Kicker-App offen, weil ich ständig nachlesen muss, was ist jetzt hier Phase und was ist da Phase. Also sobald es diese komischen Videogeschichten da gibt. Das hat sich ein bisschen gelegt in der Rückrunde, aber ich fühle mich im Stadion irgendwie als Zuschauer zweiter Klasse. Das ist ein bisschen, als würdest du einen 3D-Film ohne 3D-Brille gucken. Ja, der Einzige, der die nicht hat, genau. Ganz Deutschland hat die, genau. Aber ich nicht. So. Ja. Und das entwickelt sich in eine merkwürdige Richtung. Vielleicht sind es aber auch noch so ein bisschen die Kinderkrankheiten. Die man hinter sich bringen muss. Und vielleicht sagen wir in 5 Jahren, Mensch, das war halt einfach am Anfang ein bisschen blöde. Aber wie es jetzt momentan ist, so als Fußballfan ertrage ich so nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Es nervt mich wahnsinnig. Und diese Aber auch eine spannende Zeit, wie ich finde. Ich weiß es halt nicht, weil es lässt mich halt nach jedem Spieltag ein Stück weit unbefriedigt zurück. Ich freue mich, Freitagnachmittag freue ich mich wirklich auf die Bundesliga. Dann vergeht es mir schon, wenn ich meine Kicker-App öffne und sehe, Samstag nur 4 Spiele, 15:30 Uhr. Da habe ich schon keinen Bock. Ja. So, dann gibt's diese Scheiße mit Bayern gegen Gladbach am Abend, wo ich mir immer denke, Mensch, ganz Deutschland kann man sich doch denken, dass die meisten Menschen abends 18:30 Uhr was Besseres vorhaben, als diesen Scheiß Fußball zu gucken. 15:30 Uhr ist doch perfekt, 14 Uhr wäre noch besser. So, aber 18:30 Uhr, da muss ich da den Scheiß, diesen Schwachsinn bei Sky immer miterleben. Braucht man nicht schon wieder aufdröseln, was da alles dazugehört. Dann gibt's diesen absoluten Humbug da, Sonntag, diese zwei Anstoßzeiten, nur damit man die Spiele voneinander trennen kann. Macht das doch wie früher, beide Spiele zeitgleich, 17 Uhr oder wann das war. War doch auch kein Problem. Das ist alles, es nervt halt und es ist wie mit allen Marketinggeschichten, man versucht so viel wie möglich Zeit von den Leuten zu klauen, die sich für dieses Produkt interessieren. UFC. Mit allem, WWE, UFC, du kannst ja nehmen, was du willst. Du wirst immer voll geschissen mit Content und dabei merkt man nicht, dass es so, wie es immer war, alle am meisten begeistert hat. Also, weißt du, es war doch auch gut, dass wir nicht jedes Spiel gucken konnten, weil du halt wählen konntest. Manchmal waren halt 4 Spiele scheiße, dann hast du immer noch ein 5. und ein 6. gehabt oder von mir ist nur ein 5. Und das sind halt so Punkte, jetzt guckst du dir das an und verzweifelst manchmal, wenn du da wieder so ein Wolfsburg-Spiel siehst, die haben ja das Glück, dass sie immer dann spielen, wenn sonst niemand anders spielt, sodass du die immer angucken musst, gefühlt. Das ist eine Entwicklung, ich werde sie nicht stoppen können, vermutlich, aber... Vermutlich. Wenn du aber irgendeinen offiziellen fragst von der DFL oder so, ne, dann sagen die, wir müssen wettbewerbsfähig mit den anderen großen Ligen bleiben. Wieso? Frage ich da mal. Wieso? Hab ich schon immer gewundert, warum? Was ist das für eine Scheiße? Warum müssen wir wettbewerbsfähig mit anderen Ligen bleiben? Warum? Was ist die Antwort darauf? Warum? Ja, es liegt doch auf der Hand. Ich verstehe deine anachronistische Ansicht, aber es liegt ja auf der Hand. Du kannst es dir ja selbst beantworten. Nee, ich kann es also, nicht beantworten. Warum naja, du möchtest das Produkt ja schon attraktiv erhalten. Warum wird sie weniger attraktiv, wenn wir nicht wir sind ja jetzt nicht wettbewerbsfähig. So. Bedingt. Ein Achtzehntel schon. Naja, weil Bayern in der Champions League irgendwie eine Rolle mitspielen kann, das meinst du jetzt? Naja, genau. Ist das für dich nicht wettbewerbsfähig? Oder meinst du das große Ganze mit einer Milliarde, die wir jetzt geknackt haben? Nee, das Ding ist, aus meiner Sicht, wenn du jetzt sagst, wir müssen wettbewerbsfähig bleiben, wir müssen ja erstmal einen enormen Rückstand aufholen. Und es ist ja auch nicht so, dass die Premier League jetzt aufhört zu expandieren und noch mehr Geld reinzupumpen. Und wir werden eh nie auf diese Summen kommen, die da bezahlt werden. Das ist das Erste. So, also du wirst diesen Rückstand, den wir haben, den wirst du nicht mehr aufholen, da bin ich mir sicher. Das ist nicht der Fall. Dazu weht ein ganz anderer Wind in dieser Liga, in der Premier League und auch mittlerweile in Frankreich und in Spanien ja genauso. So, ja. Also das ist das erste Ding. Das nächste ist, wenn du sagst, du musst praktisch dafür sorgen, dass in der Liga mehr Konkurrenzkampf entsteht, zum Beispiel, dass auch mehr Geld zur Verfügung steht, um bessere Spieler zu kaufen, ist es ja so, dass trotzdem immer wieder auf den größten Haufen geschissen wird. Also du hast ja jetzt einen FC Bayern, der alles dominiert und der wird auch, wenn es plötzlich, was weiß ich, 1 Milliarde Euro mehr im Markt gibt, wird er trotzdem noch alles dominieren, weil er den Löwenanteil von dieser 1 Milliarde abkassieren wird, weil potente Sponsoren, die wollen sehr wahrscheinlich nicht auf dem Darmstadt-Trikot prangern oder sowas in der Art. Da wird halt auch der FC Bayern und die anderen Top 6 Mannschaften die erste Anlaufstelle sein. Also ich glaube, dass das einfach ein Märchen ist, dieses wir müssen konkurrenzfähig bleiben. Das höre ich immer wieder und ich frage mich wirklich, warum? Was interessiert mich das denn, ob der FC Bayern München die Champions League gewinnen kann? Das ist doch mir völlig scheißegal. Es geht doch aber auch darum, dass wir uns Spieler wie Pavard oder was ist denn euer teuerster Spieler? Ich weiß es nicht. Dass wir uns sowas weiter in der Bundesliga leisten können. Ich rede jetzt nur für mich. Ich verstehe deine Ansicht und das sehen bestimmt auch viele so, aber für mich ist es nicht so wichtig. Für mich ist es wichtig, dass ich eine Mannschaft habe, mit der ich mich ein Stück weit identifizieren kann. Ja, also jetzt hast du halt eben den Fakt, dass eigentlich die Spieler und auch die Trainer, das sind eigentlich nur Randnotizen. Das ist eigentlich völlig Latte. Ja, wer da spielt und wer da trainiert, das hat eigentlich kaum noch Aussagekraft. In wenigen Fällen ist das noch was. Also da gibt's noch so Zugehörigkeit zum Verein. Aber eigentlich gibt's das so richtig nicht mehr. Der Verein steht definitiv über dem Spieler. Früher war es halt so, du wusstest, ein Augenthaler, der gehört zu Bayern. Punkt. So. Und die Zeiten sind lange vorbei. Das heißt, mir ist es eigentlich egal, ob Pavard ein Stuttgart-Trikot trägt oder ob, was weiß ich, Boateng in Frankfurt-Trikot trägt. Ist egal. Mir ist der Spieler an sich erstmal egal. Mir ist das Ganze, wie bislang Fußball stattfand, fand ich so gut, dass man daran nichts ändern muss. Und vor allem nicht, um mir danach zu sagen, und das sagst nicht nur du, sagen die von der DFL auch, ja, dass der FC Bayern auch konkurrenzfähig bleibt, dass man... Ich meine nicht den FC Bayern, ich meine die Liga. Ja, aber das ist doch schon jetzt nicht mehr der Fall. Es gewinnt doch jetzt schon keine deutsche Mannschaft mehr irgendwelche Pokale international. Nein, ja, richtig, aber du musst ja irgendwie gegensteuern. Du musst ja machen, du kannst ja nicht einfach gewähren lassen. Mit noch mehr Geld steuerst du ja nicht dagegen, sondern da fütterst du das System an sich. Ja, da hast du völlig recht, aber du hast jetzt die Wahl, ob du ausharrst, dass irgendwann diese Bubble platzt in der Premier League und in der französischen Liga, in der Ligue 1 und in der Serie A. Du kannst natürlich jetzt ausharren und wenn dann wirklich alles explodiert und zusammenbricht, kollabiert, dann ist die Bundesliga der strahlende Sieger. Aber du musst doch, so, bis es dann irgendwann mal soweit sein sollte, musst du doch mitmachen. In deinen Rahmenbedingungen. Du kannst ja 50+1 gerne stehen lassen, aber du musst doch mitgehen. Es ist doch alternativlos. Du musst mitmachen, du musst expandieren, du musst einfach wettbewerbsfähig arbeiten. Aber wie sich das bei dir anhört, dann ist es ja so, dass die DFL letzten Endes die Bundesliga retten will. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die sich die Taschen voll machen wollen, die Leute, die da was zu sagen haben. Darum geht's nur, dass die noch mehr Geld verdienen. Zusammen? Ich sag mal so, wenn das positive oder das moralisch positive Anliegen einen finanziellen Erfolg bedingt, habe ich damit kein Problem. Aber wenn eigentlich das Geld im Vordergrund steht und man versteckt es einfach hinter moralischen Aspekten, dann habe ich ein Problem damit. Und so kommt es mir halt eben vor. Das ist der Punkt. Also ich würde es fast schon besser finden, wenn sich jemand hinstellen würde und sagen würde, hey, wisst ihr was, ich würde auch gerne 100 Millionen Euro verdienen oder ich nenne jetzt irgendwie Schwachsinnsummen. Das kann aber wohl nicht sein, dass der Premier League Boss das und das an Kohle hat und ich habe irgendwie nur ein Fünftel oder ein Zehntel davon. Das würde ich wenigstens ehrlich finden, aber das würde natürlich auch das ganze Unterfangen so ein Stück weit an Absurdum führen. Also, aber diese Entwicklung, aus meiner Sicht, also ich würde mal wirklich gerne eine Nachfrage hören, wenn einer dieser DFL-Leute sagt, wir müssen konkurrenzfähig bleiben oder wir wollen wieder konkurrenzfähig sein, dann würde ich mal gerne wissen, ja warum? Das wirklich, warum ist das so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass man da irgendwie mithält? Das machen Dutzend andere Ligen auch nicht und trotzdem funktioniert siehe zum Beispiel Österreich, ja? Aber weil sie würden es machen, wenn es interessant wäre. Wer will denn die österreichische Liga gucken? Tut mir leid. Nicht viel weniger als die deutsche Bundesliga. Ich glaube, das ist totaler Quatsch. Ja, die Bundesliga steht schon über der österreichischen Liga. Das ist gar keine Frage. So meine ich das nicht. Ich will es ja nur zuspitzen. Ich glaube halt einfach, der Markt, der ausländische oder von mir aus der Sag mal, über den Atlantik drüber, der mal, ob das jetzt USA ist, Asien oder sonst irgendwas, der ist ein Stück weit schon gesättigt mit den Ligen aus Spanien, aus England, eigene Ligen, dann kommt noch Frankreich, du hast die Champions League, die kriegen doch schon genug Content. Das ist doch nicht so, dass die zu Hause vorm Fernseher sitzen und denken, Mensch, wir haben nochmal 12 Stunden zu füllen mit Bundesliga. Das ist doch das, was ich meine. Du wirst ja nicht nur von der Bundesliga zugemüllt mit dem ganzen Mist, sondern noch von den anderen 800 Ligen auch noch. Jetzt übertreibe ich weiß. Aber das siehst du doch, wenn ich The Zone anmache, kann ich eigentlich von Freitag morgens bis Montagabend durchweg irgendwelche Ligen mir angucken. Und das ist also jetzt schon so, dass du kaum noch Zeit hast, irgendwie was außerhalb deiner Fußballbubble zu machen, wenn du wirklich alles live mitverfolgen willst. Das ist das, was ich meine. Es gibt doch eigentlich gar keinen Bedarf mehr. Ja, möglicherweise, aber das ist... Und wenn sie konsequent an die Sache rangehen wollen würden, dann mach eine App. So, mach eine App. Da kannst du alle Spiele angucken, live und im Real Life. Ich sag's immer wieder. Und dann kannst du das den Leuten von mir aus da auf ihrer Apple TV drauf spielen. Hier ist die Bundesliga-App, so wie es die NFL-App gibt und sonst irgendwas. Dann kannst du es so machen, dann kannst du jedes Spiel einzeln kaufen von mir aus. Und dann siehst du ganz schnell, wer Interesse an der Bundesliga hat. Und ich bin mir sicher, wenn der Apple Store dann die Zahlen rausspuckt vom US-Markt, dann wird's da relativ düster aussehen für die Bundesliga. Also ich behaupte, 70% dieser ganzen Unternehmungen, die da aktuell stattfinden, dienen dafür, dass sich irgendwelche ganz fetten Drecksäcke noch fetter fressen können und noch mehr Huren ficken können. Darum geht's nämlich letzten Endes. Ja, so. Schön, aber... Pocho, wie siehst du denn das? Du sagst ja gar nicht, du bist ja völlig verzweifelt. Ich bin völlig verzweifelt, das ist richtig. Ich kann da nur zusprechen. Aber das Problem bei der ganzen Sache, besonders mit, was ich da sehe, ist halt diese Entwicklung dahin, dass... wie du schon sagst, man ja wirklich, das 24 Stunden sind ja nicht mehr genug, um jedes Produkt zu verfolgen. Man macht das ja schon so, wenn wie du eben gesagt hast, wenn man über The Zone guckt, tue ich ja nicht. Aber wenn man überhaupt mal verfolgt, wie die Anschlusszeiten auch in anderen Ländern sind, es ist ja nicht nur so in der Bundesliga, dass wir so komische Anschlusszeiten haben. Die gibt's hier in Spanien und so weiter auch. Aber was ich als ganz großes Problem darin sehe, ist einfach, und da können wir den Bogen dann wieder schließen zu der Diskussion, die wir vorher geführt haben, dass dieses ganze Produkt Fußball so zerrissen wird, dass es keinen Wiedererkennungswert mehr hat. Und du hast eben auch zum Beispiel gesagt, dass man immer gesagt, oder dass man im Nachhinein immer feststellt, dass so wie es war, alles besser ist. Da kann man ja auch wirklich Wrestling oder sonst was nehmen. Da sagt man ja auch immer, dass es damals besser war. Aber jetzt, ich weiß nicht, wo die Entwicklung hingeht. Ich weiß es nicht. Ich habe da keine Glaskugel zur Verfügung. Ja, es wird spannend sein, das Ganze zu verfolgen, und man kann sich eh nicht davon freimachen. Letzten Endes musst du dann eben in die tieferen Ligen gehen und dir da Vereine suchen. Aber es ist halt so, man kann sich den Verein ja nicht aussuchen, sondern der Verein findet einen selber. So, apropos der Verein, ja, man muss mal sagen, Dieter, @DieterCast gibt's auf Twitter. Und da gab's wirklich Breaking News am Freitag. Ja. Da habe ich einfach mal einen rausgehauen, auf Zusprechen von Chris. Ja. Folgendes hat sich zugetragen, ich war bei mir in der Disposition und es kam ein älterer Herr mit einem Drucker in den Armen in die Disposition gelaufen, und ich sah schon, draußen steht ein weißer Smart mit Kölner Kennzeichen und hinten war sogar so ein kleiner erster FC Köln Aufkleber drauf. Und dieser Herr hat den Drucker gebracht und auch noch 2 Karten für das Spiel 1. FC Köln gegen FC Bayern München, ich glaube in 1 oder 2 Wochen, weiß jetzt nicht genau. Und dann haben wir so ein bisschen geredet, der Disponent kannte ihn schon und sagte so, und wie geht's dem Sohn? Und dann sagt er, ja, gerade ganz schlecht, der ist gerade daheim, deswegen haben wir auch hier das Auto, wenn der hier ist, dann hat er immer das Auto. Dachte ich mir, also cool, der 1. FC Köln stellt also seinen Spielern ein Smart, wenn sie außerhalb von Köln sind, auch nett. Sei es drum, auf jeden Fall haben wir mit dem so ein bisschen geredet und dann erzählte er so, jetzt muss ich erstmal sagen, wer das war. Das war der Vater von Dominic Marot. Wusste ich aber nicht. Ja, ich dachte eigentlich, das wäre halt irgend so ein Typ, der hier gerade vorbeikommt. Aber es war der Vater von Dominic Marot. Und später konnte ich auch herausfinden, dass Dominic Marot aus dem Nachbarort kommt von mir hier. Er wurde in Nürtingen geboren und ein paar Kilometer weiter ist er aufgewachsen. Und da wohnt offensichtlich auch noch sein Vater, überraschenderweise. Und ist das, ich habe eine kurze Frage. Ist das der Sänger von Maroon 5? Das ist er. Das ist der, hat diesen großen Welthit gehabt. Wie hieß er nochmal? Cut Night Joe. Cut Night Joe, genau. Cut Night Joe. Das war sein großer Hit. Cut Night Joe. Once in a Lifetime. So, und was ich interessant fand, folgendes jetzt. Der sagte dann so, das ist natürlich alles, dass der Rutenbeck nicht mehr Trainer ist in Köln zum Ende der Saison, das ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Da brauchst du auch nicht von Dominic Moreau irgendwie einen Vater ansprechen. Das konnte sich jeder denken. Aber was ich viel interessanter fand bei der Unterhaltung, er verriet mir, dass Armin Fee eine richtige alte Drecksau sei. Das hat er gesagt. Er hat gesagt, der Fee gibt sich nach außen hin immer als so ein netter, höflicher Mann, aber ist menschlich gesehen das letzte Arschloch. Das waren die Worte von Dominic Moreaus Vater. Dann hat er auch nochmal über Fee hergezogen, weil Fee war früher in Reutlingen als Trainer. Ich weiß gar nicht, ob er da auch als Manager irgendwas gemacht hat, aber er war auf jeden Fall als Trainer aktiv. Und dann hat er gesagt, der hat den ganzen Verein runtergewirtschaftet, die sind komplett pleite, das ist das letzte Arschloch und der verpisst sich jedes Mal, wenn es irgendwie nicht läuft und nach außen hin verkauft er sich immer so als der nette Herr Fee und so. Der hat da richtig vom Leder gezogen und habe ich schon gemerkt, okay, hier scheint nicht der Rutenbeck das Problem zu sein in Köln, sondern der Fee. Wenn der Papa von Maroder sagt, dann hat das Hand und Fuß. Das sind exklusive Informationen, die er sonst eigentlich nirgendwo bekommt. Außer hier bei @DieterCast auf Twitter. Ist ja Wahnsinn, oder? Findet ihr das ja, nicht ja. Unglaublich, diese Nachrichten, die ich hier einfach mal so raushaue? Ich kenne sie ja schon, aber jetzt, wo ich sie nochmal höre, Wahnsinn. Zitter. Aber jetzt mal ohne Scheiß, was das für ein Zufall ist, dass ich in der Disposition stehe und Dominic Moreaus Vater auf einmal einen Drucker vorbeibringt und zwei Karten für ein Heimspiel in Köln. Also das ist ja, es gibt sogar bei mir auf der Arbeit, das wusste ich gar nicht, gibt es jemanden, der sehr, sehr gut befreundet ist mit Wolfgang Overath. Das ist ja unfassbar, wie das zusammenhängt. Und das hier in Baden-Württemberg. Ich merke schon, ihr kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Ja, klar. Da fehlen einem glatt die Worte. Wege so. Die ganze Zeit ab, dass ich hatte ja mal den Sänger der Höhner an der Kasse, das war auch toll. Ich weiß jetzt gar nicht, was besser ist. Dominic Moreaus Papa oder der Sänger von der Höhner. Und der war mit seiner Frau da und die hat dann eingekauft und hat dann irgendwie 66 Euro Schlag mich tot, sage ich jetzt. Und er sagte dann mit seiner wirklich unverwechselbare Stimme sagte, drehte er sich rum und sagte, wie? Kein 100? Ne? Einfach tolle Menschen. Übrigens, ich finde es gut, dass sie den Rutenbeck jetzt entlassen haben und den Anfang richtet haben. Das ist ein Show-Off. Der Rutenbeck, das wissen ja die wenigsten, aber ich werde es jetzt hier in dieser Sendung euch vorführen. Der Rutenbeck wird, nachdem er jetzt nicht mehr Trainer ist in Köln, also Ende der Saison, macht er weiter auf YouTube mit seinem Kanal. Der tritt er immer auf als Gronkh. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber der Rutenbeck und der Gronkh, die haben original dieselbe Stimme und ich bin mir sicher, dass Stefan Rutenbeck, das ist Gronkh. Pass auf. Jetzt kommt der ultimative Beweis. Zuerst Rutenbeck. So, pass auf. Jetzt kommt der Ricky Gervais. Vielleicht war es den Regeln entsprechend, kann ja sein. Trotzdem wirkte das auf mich schon teilweise lächerlich. Also eine Mannschaft ist schon wieder drin, muss wieder rauskommen. Ich glaube, damit macht man... So, Stimme merken, ja? So, und jetzt kommt Gronkh. Hoffentlich kommt nicht Werbung. Natürlich kommt Werbung, leck mir am Arsch. Moment, ich muss noch warten, bis die Fiat-Anzeige durchgelaufen ist. So, jetzt Gronkh. Hallo und herzlich willkommen. Ist Stefan Rutenbeck. Warte mal, jetzt ist vielleicht eine blöde Stelle gerade. Ganz kurz, wir haben hier Getränke geholt und weil ich schneller zurück war als der Tobi, habe ich mal geguckt, was ich als nächstes oder wo ich mich jetzt vielleicht spezialisieren will in der Lebensmittelbranche. Tobi, was hältst du davon, wenn wir uns vorbereiten? Gut. Also, nochmal Rutenbeck. Aber dass Stefan Titze und Ricky Gervais dieselbe Person sind, das wisst ihr. Ja, das sind dieselben, ja. Das haben wir auch erst, glaube ich, 6 Millionen Mal gehört. Guck mal, jetzt ist er eingeschnappt, weil wir über seinen Gronkh-Gag nicht gelacht haben. Du fandst jetzt nicht, dass sich Gronkh und Stefan Rutenbeck ähnlich anhören? Fand ich jetzt nicht so. Echt aber Potschel wird dir da sicherlich zur Seite springen. Ach, du bist doch ein Schwein. Ich glaube eher, das liegt daran, dass du das so wahrnimmst, aufgrund der... dass beide so aus der gleichen Gegend oder sich in der gleichen Gegend aufhalten, oft. Im Tabellenkeller? Ja, mal rausgehauen. Übrigens, wenn wir schon bei Trainern sind, wer mich in letzter Zeit immer, oder, ja, doch schon ein Stück weit wenig ins Herz schließe, so muss ich sagen, das ist ja der Paul Dardai. Finde ich ja schon, das ist irgendwie ein cooler Typ, wenn der da interviewt wird. Habt ihr das mitbekommen, wie er da über den Weiser abgezogen hat? Ich gucke keinen Fußball. Das ist, also Paul Dardai ist schon jemand, der es immer wieder in mein Herz schafft, muss ich ganz ehrlich sagen. Den finde ich gut. Ist euch nicht, Potschau, du hast auch nicht gesehen, wie er über Mitchell Weiser hergezogen hat? Ja, Sportshow. Er ist wirklich vor Lachen vom Stuhl gefallen. Ne? Original. Und das kurz vorm Dieter der Woche. Mensch, Sportshow, wieder eine Chance durch die Lappen gegangen. Ihr seid jemand, einen Punkt kriegt, meine Güte, Potschi. Aber das eine Thema. Ich mach das wie Maverick. Ich mach das wie Maverick. Ah, da ist er wieder. Ich verliere erstmal eine Zeit lang und dann gewinne ich. Da sprichst du was an, Pokerspielen? Wollen wir zum Dieter der Woche kommen? Was wir, kommen sofort zum Dieter der Woche. Ich will noch schnell das Champions League-Ding besprechen. Chris, wie bist du zufrieden mit dem Los Madrid? Ja, was willst du halt sagen? Ne? Ist halt sportlich, ne? Also, ja. Die haben sich ja auch nicht mit Ruhm bekleckert, muss man ja ehrlicherweise sagen. Also das war Geile. Nein, jetzt hör mir mal auf, dass das Bayern hier die am schlechten performante Mannschaft von den Vieren ist. Also ich finde das jetzt auch wirklich ein bisschen, also das ist wieder so eine Sache, wo ich mir wirklich denke, was habt ihr eigentlich für Probleme, ja? Also man muss immer das adaptiv sehen, ne? Also das Rückspiel gegen Sevilla, weiß ich nicht, ob da jetzt wirklich jeder an die brutalste Leistungsgrenze gegangen ist. Ich meine, die Sevillesen oder wie auch immer man die ausspricht, die haben nach 60 Minuten, haben die sich eingekotet, weil der Schließmuskel nicht mehr mitgemacht hat. Die waren platt. Da haben die natürlich da diesen Kopfball noch an die Latte gedotzt. Da haben wir uns alle noch mal kurz gefragt, jetzt müssen wir mal doch in den dritten Gang schalten. Also bleibt mal bitte ganz ruhig. Ja, das Hinspiel war doch aber auch nicht gut. Das war doch kein gutes Spiel von Bayern in Sevilla. Nein, das war Glück gehabt. Wenn das 0-0 ausgegangen wäre, wenn das 1-1, geht nochmal 2-1 aus für Sevilla. Nee, jetzt bleibt mal ganz ruhig. Das Ding, Sevilla hat sich da selber geschlagen, Bayern hat zwei Eigentore geschossen. Hat sich da selber geschlagen. Heim, tut mir leid, jetzt, dann gebt er mir keine Votes beim Dieter der Woche. Dann halt nicht, es tut mir ja leid, aber das ist keine Arroganz, das ist Realität. Dann hätten wir die. Wir können in der Allianz Arena, es tut mir leid. Jetzt nächste Saison haben wir auch noch unsere schönen roten Plastikschalensitze. Da ist das sowieso unsere Festung. Wir können heim jeden ficken. Rico, das weißt du ganz genau. Wenn wir da 1-0, 2-0 verloren hätten in Sevilla, dann hätte ich mir gar nicht mal ein Höschen gemacht. Wir können heim jeden ficken. Wir können heim auch Madrid, Barcelona und den VfB Stuttgart ficken. Da müssen wir jetzt nicht mal alle ruhig bleiben, ganz im Ernst. Die nicht performanteste Mannschaft von den vier. Du hast doch, welche Leistung... Welche Leistung hat dich denn jetzt überzeugt von Bayern München in dieser K.O.-Phase der Champions League? Wer war denn der Gegner vor Sevilla? Besiktas. Naja, gut, wenn du da 8 Tore oder was schießt. Da hatten also sie Glück. Das war Glück. Nee, komm, dann sage ich mal, Dieter Woche ist Neymar, weil der einen geilen Move mit Poker und so gebracht hat. Dann geh ich jetzt ins Bett. Ganz im Ernst, wenn du jetzt mir so kommen willst. Aber Besiktas hat doch diese rote Karte zu Beginn. Natürlich ist Besiktas nicht dein FIFA-Ultimate-Team. Das ist mir schon klar, dass das nicht der Du willst mir doch nicht jetzt gerade weismachen, dass Bayern München bislang eine wirklich souveräne Champions-League-K.O.-Runde spielt. Bayern München hat im Heimspiel gegen Besiktas relativ früh eine rote Karte bekommen, zu einem Zeitpunkt, als Besiktas mindestens ebenwürdig war. Also da waren hätten wir die nicht gekriegt, würden wir jetzt gerade im Abstiegskampf auch in der Bundesliga spielen. Kein Mensch, ich sage, ist, dass das Spiel auf jeden Fall in eine gewisse Richtung gelenkt hat. Ich sage auch nicht, dass Bayern München nicht das Spiel trotzdem 5-1 oder sonst irgendwie gewonnen hätte. Gar keine Frage. Das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Und dass Bayern München jedem gebumst, nachdem die euch mal eine ganz lange Nase im Hinspiel gemacht hat. Da hatten wir aber noch Carli Ancelotti auf der Trainerbank. Jetzt alles richtig. Also du drehst, alles, wenn ich du möchte, ich, wie langsam, wie du willst. Ich möchte ja auch nur sagen, in diesem Viertelfinale, das ich jetzt gesehen habe, ich habe alle Spiele dieses Viertelfinals gesehen und da waren die Leistungen von Bayern München, von allen, die jetzt noch dabei sind, das war die schwächste Mannschaft aus meiner Sicht. Dann wissen wir es ja, kriegen wir jetzt zweistellig in beiden Spielen auf den Sack. Nee, okay, das sage ich nicht. Ich habe relativ so dermaßen schachmatt gesetzt, dass du völlig recht hast, dass der FC Bayern München einfach eine Gurkentruppe ist. Warum bist du denn so beleidigt? Qualitativ, weil das einfach Quatsch ist. Aber du, also, okay, pass auf. Okay. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir die Sterne vom Himmel gespielt haben. Nee, wir machen es anders. Wir machen es wie erwachsene Menschen. Also, fangen wir an mit dem ersten Halbfinale. Leverkusen wollte ich fast schon sagen, aber es ist Liverpool, da muss man aufpassen, gegen AS Rom. Ja, also denk mal, was da Liverpool abgeliefert hat in zwei Spielen gegen Man City, war mit das Stärkste, was wir jetzt gesehen haben, also in diesem Viertelfinale. Zweimal eine der besten Mannschaften der Welt zu schlagen und dann mit wie viel 5-1 letzten Endes weiterzukommen, das war schon sehr, sehr, sehr stark, was sie da gezeigt haben, oder? Sind wir uns alle einig? Ja, natürlich, ja, liegt ja auf der Hand. Genau wie es auf der Hand liegt, dass der FC Bayern München die blindeste Truppe in der Champions League-Geschichte ist. So, dann kommen wir zum AS Rom, die mit Sicherheit im Hinspiel sich etwas schwer getan haben mit dem 4:1, wobei das Spiel aus meiner Sicht viel zu hoch ausgefallen ist. Also es war aus meiner Sicht nicht so, dass Barcelona wirklich sich ein 4:1 eigentlich verdient hat im Hinspiel, sondern es war eher für mich so eine 2:0-Nummer von mir aus. So, ist egal, 4:1 ist es ausgegangen, aber dann mit dieser Wahnsinnsleistung da das Rückspiel zu gewinnen, das muss man denen einfach hoch anrechnen. Hat mich ein bisschen, natürlich jetzt von der Dramatik anders, aber ein bisschen an die Malaga-Dortmund-Nummer erinnert. Wie gesagt, war ein anderer Spielverlauf, ganz andere Vorzeichen, gar keine Frage, aber es war halt ähnlich verblüffend, dass da eine Mannschaft nochmal gegen so ein Team dann vor allem zurückkommt. Also das fand ich auch, war insgesamt eine sehr, sehr herausragende Leistung. Madrid fand ich in Turin unglaublich stark, mit eines der besten Spiele in der Champions League Saison 2017-2018 von Madrid. Das fand ich absolut herausragend, was sie da gezeigt haben. Und dann im Rückspiel ging ihnen halt auch echt das Zäpfchen, als Juve da plötzlich mit großen Schritten auf die Überraschung zugesteuert ist. Und dann haben sie das Glück einfach, dass ein Schiedsrichter da in der letzten Minute noch ihnen den Elfmeter gibt. Und dann auch die Qualität mit Cristiano Ronaldo, dass du in so einer Drucksituation das Ding auch noch verwandelst. Also das ist auch nochmal herausragend. Und dann hast du halt Bayern München, und ich sag das jetzt, ich versuch's so wenig wertend wie möglich zu sagen, die im Hinspiel einfach ein Stück weit Glück haben, dass Sevilla einerseits die Tore nicht macht und auf der anderen Seite, dass sie dann sich ein bisschen blöder anstellen beim Verteidigen. Die gewinnen das Ding 2:1. Das ist für Bayern München auswärts in Sevilla, finde ich, ist das ein hervorragendes Ergebnis, gar keine Frage. Das passt, aber das war halt vom Spielerischen her schon nochmal ein anderes Niveau als die anderen drei, die ich jetzt genannt habe. Wobei man sagen muss, Rom hat im Hinspiel sich nicht mit Ruhm bekleckert, habe ich gesagt. Und dann kommt das Rückspiel und da habe ich mir schon so ein Stück weit erhofft, dass Bayern München hier einfach mal eben diesen Klassenunterschied oder die Dominanz zeigt, die sie eigentlich ausstrahlen müssten gegen so einen Gegner wie Sevilla, weil das war ja schon das mitleichteste Los in diesem Viertelfinale. Und da war es halt dann nur 0:0, relativ uninspiriert. Ich war halt dann insgesamt eher enttäuscht von dem, was Bayern gezeigt hat. Aber ich gebe dir hundertprozentig recht, Bayern München kann jede Mannschaft schlagen, nicht nur zu Hause, sondern auch auswärts. Aber von den Vieren, die ich jetzt gesehen habe oder die jetzt im Halbfinale stehen, würde ich Bayern als im Viertelfinale schwächste Mannschaft werden. Das ist überhaupt nicht böse gemeint, ich will dir da nicht ans Knie pinkeln, da brauchst du ja nicht so angegriffen fühlen. Poccio, wie siehst du es denn? Also ich bin einfach davon überzeugt, dass Liverpool das Ding holt. Einfach nur, weil die, glaube ich, im Moment auf einer Erfolgswelle reiten und sowohl das nächste im Halbfinale sich durchsetzen werden, dann auch im Finale durchsetzen werden. Eine Wertung dazu machen zwischen diesen vier Vereinen, finde ich generell sehr schwierig, weil das natürlich auch immer eine Tagesformabhängigkeit irgendwie von sich gibt. Ich glaube, dass wenn man so weit kommt in der Champions League, dann ist man halt auch da wirklich zurecht. Und da würde ich von den Vieren... Ja, wenn du sagst, dass Bayern die schwächste Performance abgeliefert hat, dann sind ja diejenigen, die dann nicht weitergekommen sind, noch viel schlechter. Und das ist ja auch nicht unbedingt, das ist schwierig. Ich beziehe mich nur auf das Viertelfinale jetzt in erster Linie. Jetzt, Chris, jetzt sag mal, wie du die Chancen einschätzt gegen Madrid, ganz ehrlich. Gegen Madrid sehe ich die Chancen gar nicht so schlecht. Ja. Ich sehe die für Bayern, weil ich glaube, dass die, wie wir eben schon auch alle drei uns, glaube ich, einig sind, dass zu Hause Bayern da auf jeden Fall siegreich vom Platz gehen kann und auch dann auswärts mit diesem Ergebnis, was sie dann holen, wie auch immer das sein wird, arbeiten können. Und dann ist es klar, wenn sie dann zu Hause jetzt vielleicht nur 2:1 oder sowas gewinnen, dass sie dann da eben auf ein Tor gehen und dann gucken, wie es weitergeht. Also ich glaube, dass sie das auf jeden Fall schaffen können. Ich glaube sogar, dass das heute Abend was wird, denn ich glaube, dass die Jungs von Bayern so motiviert sind, Heinkes da den vernünftigen Abschied zu geben, dass sie da wirklich in diese Triple-Richtung gehen können. Chris? Also ja, ich glaube, dass das Real natürlich zwei valide Vorteile hat. Einmal, dass sie jetzt eine Woche spielfrei hatten. Merkt ihr schon, dass ich jetzt immer, wenn ich so aggressiv bin, so einen leichten Niko Kovac-Duktus drauf habe. Mit leicht abgehackt. Da musst du aber auch immer so ja hinterher sagen. Und leicht dann, abgehackt. Okay. Ja. Haben wir's? Ja. Okay. Also der eine Vorteil ist, dass die Madrider eine Woche Pause haben, Spielpause. Der Platz gleich, ich merk's richtig. Chris, jetzt sei doch mal wieder ein netter Freund. Der zweite Vorteil ist natürlich, dass das Rückspiel im eher trächtigen Santiago de Compostillo ist. Auf dem Weg dorthin, genau. Da wird nämlich immer hin und her der Ball geschoben. Aber das finde ich wirklich, das ist ein valider Punkt. Also das ist ja, für mich persönlich, diese scheiß Madrilenen haben einfach, die können wirklich da ein 8:0 aus dem Hinspiel umdrehen, hat man manchmal das Gefühl. Ja, ja, es ist wirklich, hat man wirklich das Gefühl, auf einmal spielt da der Marcello das beste Spiel seines Lebens, ja, hinten links, da denkst du dir, die letzten 4 Jahre hast du da nichts Besonderes gesehen, auf einmal spielt er so gut wie noch nie jemand anders auf dieser Position. Ja gut, über Ronaldo musst du nichts sagen. Was wäre dein Wunschergebnis? Was wäre dein Wunschergebnis im Hinspiel? Ja, mein Wunschergebnis tut nichts zur Sache. Ich glaube, das Realistische ist, ich glaube, das wird ein 1-1. Oh, dann wird es natürlich heftig. Ja. Ja, ich glaube auch, dass wir nicht ins Finale kommen. Aber und das Rückspiel wird auch 1-1 ausgehen. Ich sage, dass, und zwar nach 120 Minuten, ich sage, dass es ein Spiel der beiden Spiele sehr, sehr hoch ausfallen wird. Ich weiß nur nicht für wen. Aber das ist mir schon mehrfach aufgefallen, sobald solche absoluten Top-Teams merken, jetzt geht nichts mehr, dann stellen sie auch im Endeffekt komplettes Spiel ein. Also dann stellen sie auf stur. Ja, dann machen wir auch nicht mehr mit. Dann sagen wir danach, nö, das war nicht echt. Also, natürlich haben wir den Faktor James, der das wird interessant. Zu einem natürlich weiß, wie der Hase läuft da in Madrid. Der kennt die Mannschaft, hat sich auch nicht großartig verändert. Und der möchte, glaube ich, schon zeigen, dass der Wechsel, der jetzt nicht nur auf Leihbasis enden wird, so wie es aussieht, sondern dass er wohl wirklich ein festes Team dieser tollen Mannschaft wird. Und dass er den schon nochmal zeigen möchte. Hier, schaut her. Und vor allen Dingen auch Zidane, du alter Eierkopf. Schau mal her. Das, ein bisschen Fußball kann ich schon spielen, nicht nur auf der Ersatzbank. Und ich glaube, James ist ein Faktor. Unsere Verteidigung wird ein großer Faktor. Boateng muss auf dem Punkt sein. Auch Lewandowski wird dann sehr interessant. Lewandowski wird sehr interessant. Kann ich mir vorstellen, dass das die große Stunde des Lewandowski sein wird. Auch keine Ahnung, was es da für ein Gemauschel gibt zwischen Madrid und Lewandowski. Aber das sind Spiele, die sind wie designed für Robert Lewandowski. Thomas Müller wird ein Faktor sein. Es wird super spannend. Ich glaube aber, ich hab auch schon darüber nachgedacht, dass es möglicherweise ein hohes Ding sein wird im Rückspiel, dass da irgendwie Madrid 3-0, 3-1, 4-1 gewinnt oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Würde es mir natürlich nicht wünschen. Aber ich glaube, dass es nicht ganz reichen wird. Eben aus dem Grund, Ricky, du hast es gesagt, weil wir mit Abstand die schwächste Mannschaft sind unter den letzten 4 Mannschaften. Und ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, ob man überhaupt antritt. Ja. Weil das sind Reisekosten. Sei doch nicht immer so beleidigt gleich. Ich freue mich doch, wenn der FC Bayern München im Finale steht gegen Liverpool. Ganz sage ich dir so, wie es ist, das wäre mein absolutes Traumfinale von denen, die jetzt im Viertelfinale gespielt haben. Liverpool gegen München. Klopp-Heinkes wieder. Klopp-Heinkes. Ich wollte gerade Popel sagen wollte. Popel gegen Heinkes. Okay. Pöbel. Ja. Also Klopp gegen Heinkes, das wäre doch einfach nur geil. Und ich sag dir auch, wie es ist. Ich bin natürlich dann in einem Finale zwischen Klopp und Heinkes für den FC Bayern München. Weil nicht, weil es deutsch ist, sondern irgendwie, ich weiß nicht, also der Verein liegt mir dann irgendwie ein Stück weit näher am Herzen als Liverpool. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich jetzt nicht so viel Premier League geguckt habe und wenn ich Liverpool gesehen habe, dann meistens nur in der Champions League. Aber ey, ich wünsche mir, dass Bayern München Madrid richtig schön Stinkefinger zeigt. Einen heulenden Ronaldo im Halbfinale, das wäre für mich das Ding, die Krönung dieser Champions League Saison. Sag ich dir so, wie es ist. Kleine Empfehlung von mir noch. The Zone hat, glaube ich, zum ersten Mal eine internationale Konferenz am Sonntag gezeigt. Ich glaube, das war das erste Mal. Und das war geil. Muss ich ganz ehrlich sagen, gute Idee. Weiter so. The Zone. So, jetzt aber Dieter der Woche. Dieter der Woche. Da muss man ganz ehrlich sagen, es war gar nicht knapp. Aber 81 Leute haben abgestimmt. Das ist ein neuer Super. Rekord. Und ich finde das wirklich herausragend, dass wir mittlerweile mehr Stimmen haben als Follower. Dann nochmal der Hinweis, @DieterCast. Da könnt ihr uns folgen und natürlich auch nichts gewinnen. Also macht mit. @DieterCast und nichts mehr verpassen. So, letzte Woche zur Auswahl standen Arne Zeigler, der VfB Stuttgart und Jupp Heynckes. Und ja, er hat es geschafft. Jupp, Don Jupp hat das Ding geholt. Mit 49%. Chris, herzlichen Glückwunsch. Jupp, vielen Dank. Es ist inzwischen dein dritter Sieg beim Dieter der Woche. Das hat zur Folge, dass du auch diesmal als letztes deinen Pick in die Runde wirfst. Ricky. Und das hat es auch noch nie gegeben. Das hat es so noch nie in der Geschichte von Dieter gegeben, dass einer 3 Picks durchgebracht hat. Also herzlichen Glückwunsch auch nochmal dafür. Das ist ein Allzeithoch, ein Allzeithoch. Ja, das kann man so historisch belegen, das stimmt. Poncho hat aber jetzt den Vorteil, dass er wieder vorlegen kann und den auf der Hand liegenden Pick für seinen Dieter der Woche hier ins Feld werfen kann. Ihr könnt abstimmen ab morgen 15.30 Uhr. Morgen ist Mittwoch, der 18. April, 15.30 Uhr @DieterCast, da wird dann das Voting freigeschalten und läuft bis Dienstag 15.30 Uhr. Poncho. Ja, also es gibt diese Woche für mich nur einen und das muss diese Sache einfach nochmal zu Ende führen. Für mich ist natürlich der Dieter der Woche der Fahrer von Uli Hoeneß. Der Fahrer von Uli Hoeneß, hab ich richtig gehört. Der Fahrer oder der Fahrer? Der Fahrer. Okay. Der Fahrer. Der Fahrer von Uli Hoeneß. Weil ohne den Fahrer von Uli Hoeneß hätte dieses Multimillionen-Dollar-Unternehmen FC Bayern München in der nächsten Saison vielleicht keinen Trainer. Ja, das ist recht. Ja, ja Poncho, also ich finde, da kann eigentlich nichts schief gehen mit dem Pick. Wird für mich schwierig, dann das Foto, das Siegerfoto zu finden. Aber ich werde jetzt erstmal nach München fahren und mich bei Uli Hoeneß direkt vors Scheunentor legen und gucken, dass ich den Fahrer von Uli Hoeneß irgendwie abpasse. Poncho, ich gratuliere schon mal zu deinem ersten Sieg. Das wird. Ja. Also diesmal hast du aber auch wirklich alles gegeben. So, und jetzt komme ich. Ich nehme, also ich sage sie nicht alle. Ich weiß, das nervt euch immer, aber ich muss aus 5 auswählen. Und das fiel mir richtig schwer. Aber jetzt nehme ich dann doch Niko Kovac. Ich nehme Niko Kovac, weil für mich ist das wirklich das größte Schmierentheater, was ich je miterlebt habe. Von Uli Hoeneß bin ich es gewohnt. Der Brazzo, der wirkt im Endeffekt wie so ein kleines Kind, das lustig sein möchte. Dem kann ich irgendwie nichts vorwerfen. Uli Hoeneß, den kennt man auch so. Dann haben wir den eher weltmännischen Karl-Heinz Rummenigge, der da versucht, auch noch irgendwie was Schlaues in Kameras zu reden. Funktioniert mal mehr, mal weniger. Von Freddy Bobic habe ich auch nicht mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie Niko Kovac sich da hinsetzen kann und seinen eigenen Fans wirklich so in die Fresse lügen kann und dann auch noch so offensichtlich in die Fresse lügen kann. Er konnte es ja noch nicht mal gut überspielen. Ja, das ist für mich einfach die Nominierung. Dieter der Woche, Niko Kovac. Grüß. Niko Kovac, ich hatte, ja, jetzt, als ich heute Morgen die Zusammenfassung bei The Zone geguckt habe, war mein erster Dieter-Impuls Kevin Volland. Aber den nehme ich nicht. Ja, das ganz war ruhig. Verdient. Kevin Volland, tolles Spiel, 3 Tore. Das ist für mich der Euro-Volland. Ganz kurzer Einschub. Stand jetzt sind wir uns, glaube ich, einig, wenn die Wahl zwischen Wagner und Gomez getroffen werden müsste, würde man Wagner nehmen. Volland und Gnabry, sind das 2, die du mitnehmen würdest? Nur ganz kurz ja oder nein? Nein. Gut, weiter. Nichtsdestotrotz ist meine Wahl auf einen Spieler gefallen, der aktuell gar nicht, der gerade Offseason hat. Es ist natürlich Neymar, der während der Meisterschaft seines Clubs Paris Saint-Germain Online-Poker gespielt hat. Für mich ein absolut geiler Move. Absolut geil. Ich mag den Typen nicht, jetzt noch viel weniger. Und deswegen für mich und auch unsere Hörer wissen ganz genau, dass dieser Pick absolut die richtige Wahl ist. Und ich bedanke mich jetzt schon mal für alle meine und Neymars Supporter. Vielen Dank. In diesem Sinne, Neymar PokerStars.de oder was er gespielt hat. Kann ich dich ganz kurz fragen, wie Neymar hat Poker gespielt? Kam da irgendwie? Ja, der hat während die 7000-0 gegen Monaco gewonnen haben, wurde der online in einem Pokerturnier. Da hat er noch irgendwie mit einem anderen Kollegen rumgeschrieben, der auch gerade krank ist. Haben sie Poker gespielt, Online-Poker. Das ist ein Skandal fast schon. Ist für mich. Funktioniert nachher noch. #FragDieter, da könnt ihr Fragen stellen an uns oder natürlich auch an eure Lieblingsspieler. Wir geben das weiter. Da gibt es übrigens noch eine Aktion, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Diesmal geht es ganz schnell und es gab eine ganz persönliche Frage und zwar an dich, lieber Chris. #FragDieter. Und zwar wurde gefragt von, wie wird denn das ausgesprochen, Vasi Exi, der wissen will, wieso hat mich Chris auf Twitter blockiert? Ja. Ja, ich schicke dir mal den Twitter-Handle und kannst es ja mal versuchen, ob du ihn wieder Das werde ich natürlich sofort ändern. Ja. Quasi, wie heißt der? Quasi Mumsbo, ja. Quasi Bumspo. Ed quasi Bumspo auf Twitter. Ed quasi Bumspo. Nee, ich hab's dir jetzt geschickt in den Skype-Chat. Ja. Kannst du mal kikern. Also da wäre es schön, wenn ihr wieder so tolle Fragen schickt. Wie gesagt, ihr könnt ja im Endeffekt alles fragen und auch so ein paar Themen hier mit in den Hut werfen. Ihr merkt ja, wir kommen ja kaum auf Sendezeit. Also da wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn der ein oder andere was rausschiebt. So, dann habe ich noch eine Aktion. Und zwar habe ich wirklich das Vergnügen und da bin ich ein bisschen jetzt ja vielleicht auch auf Mithilfe nicht nur von den Hörern angewiesen, sondern auch von euch beiden. Wenn euch da noch was einfällt, dann immer her damit. Und zwar darf ich am Donnerstag mal wieder bei VfB im Dialog dabei sein. Und ich muss dazu sagen, ich wurde auserwählt. Ich bin der Auserwählte sozusagen. Es sind nur noch 20 weitere Menschen mit mir im Raum und dazu kommt der wunderschöne Thomas Hitzesberger und ja, der Wortgewandte, so sagen wir immer, Michael Reschke. Es geht um das NLZ hier beim VfB Stuttgart, das Nachwuchsleistungszentrum. Wir dürfen uns mit diesen beiden Sportkoryphäen unterhalten. Und solltet ihr irgendwelche interessante Fragen haben, was Jugendarbeit angeht, natürlich spezifisch VfB Stuttgart, aber ich denke, man kann das auch ein bisschen breiter fassen. Wenn euch da was interessiert, dann schickt auch gerne diese Fragen oder diese Themenvorschläge an @dietercast. Braucht da keinen Hashtag, einfach mal rüberwerfen. Und wie gesagt, Chris Poccio, wenn euch da was einfällt, was man eloquent fragen könnte, lasst es mich wissen. Weil ich finde das schon interessant, sich mal mit so Leuten zu unterhalten, die da nicht nur für den VfB Stuttgart, sondern auch für den ganzen Deutschen Fußballbund letzten Endes versuchen, ein Stück weit neue Stars auch aufzubauen. Also ist ja schon relativ wichtig für den deutschen Fußball, dass da auch was nachrückt. Und wir haben ja jetzt gesehen, es hat sich irgendeine U wieder nicht für die Euro oder WM oder irgendwas qualifiziert. Also das scheint da schon noch Bedarf zu geben. Also dass wir nicht wieder hinten zurückfallen, wie es ja mal Anfang der 2000er der Fall war. Ich finde das schon ein interessantes Thema. Also sollte es da interessante Fragemeldungen geben. Immer her damit. Ich kann alle Leute beruhigen. Ich habe den Exi entblockt. Warum ich ihn geblockt habe, ich weiß es nicht. Ich merke nur gerade in seinem Twitter-Feed, dass er viel CO Go, wie heißt das? Ja, CS-Gas spielt. CS-Gas schluckt. Und ich glaube, er war das, der mir mal ein pinkes Bajonett geklaut hat. Deswegen habe ich ihn mal blockiert. Das pinke Bajonett mit einer rosa Schleife oben drauf, am Schießkolben oben. Das hätte ich ganz gern wieder, lieber Exi. Aber ansonsten bist du ein netter Typ. Und sollte es jemand finden, dann bitte einfach auch bei @dietercast melden. Sollte jemand das pinke Bajonett mit der Schleife oben drauf finden, das wäre schön, wenn sich jemand finden. Und kurze Abschiedsfrage noch an Abschiedsfrage. An dich, Ricky. Holst du dir God of War am Freitag? Leider nicht. Gut, ich auch nicht. Vielleicht können wir ganz kurz noch einen Poccio verabschieden. Jetzt, der ist ja völlig im Siegesrausch mit seinem Pick. der freut sich schon. Übrigens, ich muss das mal ganz kurz on air hier noch anbringen. Solltet ihr Interesse daran haben, dass es im Sommer, während der Sommerpause, sowas in der Art wie Transfer-News gibt? Ja, Chris, kann man doch mal kurz mal anfragen, ob das jemand interessiert. Dann wäre das auch ganz interessant für uns zu wissen. @dietercast, ruhig mal kurz eine Rückmeldung geben oder weiß ich nicht, wie man sich da sonst melden könnte. Ihr könnt euch auch einfach melden im Stadion, wenn ihr da sitzt am Wochenende. Einfach Hand hoch. Wir zählen das dann. Aber wir wollen da vielleicht wieder so, wie es der Chris schon mal hervorragend gemacht hat vor ein paar Jahren, so Wasserstandsmeldungen, was den Transfermarkt angeht, abgeben, um euch letzten Endes perfekt zu versorgen. Ich habe mir da auch schon ein technisches Setup überlegt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, ist unglaublich, was da wirklich technisch. Er hat es mir im Grunde genommen selbst entwickelt. Ja, hast gar nicht verstanden. Nee, er hat es mir erklärt und ich kann euch sagen, Swift war leichter zu lernen als Chris sein System, wie er diese Transfer-News einspricht. Das ist. Im Grunde genommen ist das HTML5 und Swift rückwärts geschrieben. Rückwärts geschrieben und auf den Kopf gelesen. Das ist wirklich, das kriegt man sonst nirgendwo so geboten. Poccio? Ich hab dich. Ja, was? Nee, ich glaube, das kam noch ein Wortbeitrag, den wollte ich gerne mit dabei haben. Poccio? Den Wortbeitrag wolltest du unbedingt dabei haben. Ja, nee, also mir fällt dazu nichts Gutes mehr ein. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.